make mistakes, always come correct, cause I'm highly regarded. Once I get started, 5, 4, 3, 2, 1, gets retarded. Got a gangsta limp, but I'm not no pimp. I draw attention like a 3-year flip. They said it can't be done, but I came to show it. They said you can't be fly, and also a poet. To be taken out, I'll be damned. So grab your pen and pad, and listen to the man. Der spielt ja weiter, scheiße. Ich habe extra mit so runtergezählt, aber du nimmst ja immer den Dings raus. Das kann ich nicht abspielen, geht doch nicht. Naja, naja, weil du immer 13 Tracks sagen, am Stück spielst. Stell dir mal vor, man spielt so immer so 2 Minuten und sagst so, mach eine Pause und dann sagst du, jetzt kommt der nächste Teil. Ja, naja, wäre doch auch super. Schon vor 20 Jahren. Genau, so, jetzt fangen wir mal an. So, du hast den Leuten ja kein schönes Fest gewünscht, habe ich gehört. Das wollte ich dir überlassen. Keine schönen Feiertage. Ich fange hier gleich mal volle Pulle mit einer Weihnachtsmusik an. Wobei, ich bin jetzt ja nicht sicher, mit welcher. Entweder mit der etwas... Aha, oder mit der. Ah, ne, ich fange mal mit der an. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Wir wollen jetzt mal eine Spur machen. übermorgen ist Weihnachten. Dem wird hier auch musikalisch Rechnung getragen, aber nicht nur musikalisch Rechnung getragen, sondern so soll es ja nicht sein. Inzwischen ist es gute Tradition, die Vorweihnachtssendung soll euch immer helfen, noch in letzter Minute ein Weihnachtsgeschenk für jemanden, den ihr gut leiden könnt und dem ihr was Besonderes schenken wollt, zu verhelfen. Ich habe wie jedes Jahr zur letzten Vorweihnachtssendung hier mein Freund und Kupferstecher und Gebrauchsweihnachtsdichter Peter Wawelzinek im Studio. Tag. Tag schön, Herr Kuttner. Tag schön, liebe Weihnachtsmänner. Liebe Weihnachtsengel und weiß ich was. Wir haben versucht durchzuziehen. Irgendwie ist es schon erschreckend. Ja, wir haben also auch irgendwie die Demenz. Ist, Alzheimer oder ist es aber egal. Ist schon das sechste Jahr, glaube ich, in dem du ich denke jetzt auch. Hier Weihnachten. Also ich habe also dreimal mit Begleitung und dreimal allein. Dreimal mit Begleitung, dreimal allein. Heute wieder allein. Heute zum. So wie ich auch lebe. Ich bin auch allein und zurückgezogen und freue mich immer wieder auf diese Weihnachtssendung. Das ist ja ganz klar. Im Grunde, sag mal, dürfte doch die Zahl der hier abgelieferten Gedichte aus den letzten sechs Jahren. Haben wir nicht mitgezählt. So eine durchschnittliche Buchauflage. Du musst ungefähr 25 mal 6. Wer kann das noch rechnen heutzutage? Ja, im Kopf. 25 mal 6, echt? Ja. 125 würde ich sagen. 150 Gedichte würde ich sagen. Ja. Aber teilweise, weil ja eben drei dabei waren, also muss ich ja schon ungefähr sagen wir mal die Hälfte, 12,5, also das sind ja auch komplizierte Rechnungen. Sagen wir mal quasi 150 Gedichte. Sagen wir 80 Gedichte habe ich schon gemacht. Aber wir erklären vielleicht nochmal die Spielregeln. Die müssen genau erklärt werden. Ihr könnt hier anrufen, das ist die Telefonnummer. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. So, also erstmal, ihr müsst ja nicht anrufen. Ihr könnt hier anrufen, wenn ihr die Absicht habt, jemandem ein handgeschriebenes Gedicht von Peter Wawelzinek zu Weihnachten zu schenken. Dazu müsstet ihr wissen, wem ihr das schenken wollt. Und müsstet auch wissen, das ist für dich ja auch immer ganz wichtig, war irgendwie so ein Thema, eine Überschrift, eine Fragestellung, eine Atmosphäre, irgendwie sowas. Also nicht nur für meine Mutti und weil sie so toll ist, sondern da muss man schon sagen. Das klingt ja immer so, als wollte man dann irgendwas geschenkt bekommen. Genau. Ja, Mutti erpressen durch, das geht nicht. Nee, sondern man muss schon irgendwie sagen. Muss sein, uns muss selber hier im Studio auch die Tränen kommen. Genau. Und ich meine, die Herausforderung ist auch schon für dich auch, oder? Wenn so Hürden gebaut werden, wenn eine Aufgabe gestellt wird, wenn man sagt, Karin muss im Text vorkommen. Das und, sind die Spielchen, und die und muss so die Atmosphäre von so einem kalter Schnee, trockener kalter Schnee, der quasi unter den Füßen knirscht. Man muss auch ein bisschen bereit sein, sagen wir, Dinge drin zu haben, die man dann wirklich mannhaft nimmt oder frauhaft. Was meinst du damit? Nee, aber ich kann ja zum Beispiel. Ey, das ist ja Kinderradio, du kannst jetzt nicht. Nee, das ist kein Kinderradio. Also, wir sind ja auch alles ernstzunehmende Menschen. Also, ja, wir schon. Es muss schon sowas sein, wie wenn zum Beispiel jemand auf die Idee kommt. Nur mal so als Beispiel. Ja. Lydia. In jeder Zeile muss das L, das Y, das D, das I, das A drin sein. Oh, jetzt mach's nicht zu. Vorne. Jetzt mach's nicht zu, so. Heavy. Nee, aber ich meine. Aber wie heißt denn dein Anagrammgedicht, oder? Ja sowieso. Wenn so erste Zeile mit L anfängt, die zweite mit Y, die dritte mit D, die vierte mit I, und die fünfte mit A. Also wenn so eine Idee zum Beispiel erstmal geboren ist, dann kommt man ja auf verrückte Ideen. Dann und wir warten ja auf die verrückten Ideen. Also ich will zum Beispiel ein Buch, wo Tannenbaum. Wärst du zum Beispiel bereit, auch wenn jetzt jemand sagt, muss ich aber reimen? Ich versuche ja immer zu reimen. Ja, naja, manchmal machst du auch tolle, so freie. Ich mache auch manchmal Gegenreime, aber das kriegt ja keiner mit. Ah ja. Das ist sozusagen das ist nach dem Waschprogramm noch das andere Waschmittel, das so schmutzig macht. Ja. Also, wollen wir mal üben, um die Spielregeln nochmal klar zu machen? Sagen wir mal jetzt noch, Jakin, richtet die dicht, sondern jetzt nehmen wir mal ihn. Ja, sag der doch tut mal, wenn so, du als selber einen Wunsch hättest jetzt. Du sagst ja, wen würdest du selber sagen? Das ist ja auch mal interessant für die Jahre. Naja, ich würde mal sagen, ein Gedicht soll sich reimen? Ja. Soll so ein wie heißt es Anagrammgedicht sein für Bruno, die erste Zeile mit B, die zweite mit R, die dritte mit U, die vierte mit N, die fünfte mit O. Ja, gut. Und Bruno ist aber noch nicht raus, was das ist. Nee, das darum geht's eigentlich auch nicht, sondern die hat eher so was Atmosphärisches. Dann setzt sich Bruno einfach erstmal in Anführungsstriche. Von so irgendwie ungebärdig, so ein bisschen. Aber du weißt wild jetzt zum Beispiel leben, aber mit Anstand. Und unseren Zuhörern wirklich. Da ist ja Bru und No drin. Ja. Ich würde dir natürlich ein Gedicht sofort machen. Brun ja. Na, du kannst es ja Bru ja nennen. Ja. Muss aber Bruno und muss aber vorne muss. Ja. Nee, also muss so, wie heißt, Alliteration sind nicht scheiße. Oder vorne, die erste Zeile fängt mit B an, die zweite mit R, die dritte mit U, N, O und Reim. Ja. Ja, dann und dann einen Strich drunter, also das mache ich jetzt. Ja. Okay, du, und du machst inzwischen meine du Musik. Du sollst jetzt nicht sagen, dass du kannst, sondern du sollst es ja noch Nein, machen. Nein, ich wollte dir nur sagen, ich komme ja, ich bin ja nun auch irgendwie völlig durcheinander, weil ich ja gerade vom Land gekommen bin. Ja. Und habe zum Glück in Berlin noch eine Stelle, wo ich meine Tasche abstellen konnte. Die mit den Geschenken für die Berliner. Ah. Ja. Und den wollte ich eigentlich halt mitbringen. Aber hast du nachher noch Bescherung hier mit mir? Ich mache im Geist immer Bescherung. Ah, ja. Also das ist ja, wie gesagt, mein Freund Zappa, mit dem ich sehr viel Musik gemacht habe, der musste aber zu seinen Töchtern heute. Ah ja. Und die eine heißt Sina, die andere heißt Paula und die andere Nadine. Ja. Ich will die nicht grüßen, aber ich wollte sie nur erwähnen. So, jetzt bin ich schon zufrieden, jetzt könnte ich eigentlich nach Hause gehen. Du Schlitzohr! Ja, Warwärtsinek! Und ich hoffe, dass auch die Leute Schlitzohr genug sind, ne? Genau. So, aber du hast jetzt erstmal mit Bruno zu tun. Ich würde gerne nochmal ein schönes Weihnachtslied spielen und in 5 Minuten ist der Text hoffentlich fertig, oder? Ja, sofort. Ja? Das sind du hast ja richtig so bunte Filzstifte. Ich habe diesmal mehr Rot-Grün. Ja, Gelb super. Ist ein bisschen zu schwach, das sieht man auf weißem Du kannst ja mal diese B und R und U und N und O am Zeilen anfangen mit einem andersfarbig. Mach ich schon, bin ich schon dabei. Und dann brauchst du das hinten. Also du noch. Kannst jetzt ruhig Musik und, machen. Aber das reimt sich dann auch? Ja. Ja? Peter? Du stehst hier unter Beobachtung. Also jetzt erstmal eine Musik. Ja. Wir führen hier mit gewissermaßen vor, was zu machen, was zu erreichen, was zu erlangen ist. Und dann könnt ihr, wie gesagt, die Telefonnummer anrufen. Ihr müsst aber eben tatsächlich klare Vorstellungen haben, was es ungefähr sein soll. Also irgendeine Atmosphäre, eine Stimmung, einen Ton, vielleicht 3-4 Worte. Irgendwie so bemerken wir es. Also nicht für meine liebste Freundin, weil die so total dufte ist. Hier nochmal wie eben, Stille Nacht, Heilige Nacht, aber von dem indonesischen Gamelan-Ensemble. Ihr spielt Stille Nacht, Heilige Nacht, oder was? Ja, Silent Light. Steht hier jedenfalls drauf. Ab jetzt und danach geht's dann richtig ab. Kinder, ihr nippelt jetzt hier völlig weg, oder? Gleich geht's weiter. Der Dichter arbeitet. Ihr habt die Gelegenheit, hier euch Gedanken zu machen, hier anzurufen und euch ein schönes Gedicht von Wawelzinnig zu wünschen. Der muss aber noch ein bisschen arbeiten, 2,5 Minuten dauert die Musik noch. Und dies finde ich nicht die schlechteste. Die treibt dann schon in so eine gewisse Grundbesinnlichkeit. Wir schauen wieder vor. So. So, das ist aber mein Timing. Du hast eben gerade die letzte. Mhm. Ja. den letzten also Federzug ja, getan, ja, um, sagen wir mal, poetisch zu bleiben. Das Überraschende ist, dass das keiner sehen kann. Das ist ja Rundfunk. Es sieht aber länger aus als ein Fünfzeiler, oder? Ja, B-R-U-N-O. Also, bei Bruno habe ich festgestellt, dass da BR drin ist. Ja. Bundesrepublik. Die UNO. Ja, krieg mal in. Ja. UNO. Eben war das ja. Noch Bruno, Bruja, und jetzt Bundesrepublik also UNO. Jetzt, ja, kommt ja hier vor, ich lese sofort durch und kann es dir dann überreichen. Also, Honda, Rondo, Umbra, Gisela zu spät, Nimmersatt geht, ohne Landschaft, keine Stadt. Das ist, weil du die Anagramme gewünscht hast. Ah, ja. So in, ungefähr funktioniert. Valentine, Rüsselheim, wieder Negerküsse zum selber machen, ohne Leben fehlt das Lachen beim Entfachen der Lieder. Ungarn, Notgarn, Obervolta, kurz um lang drinnen, Blasensprung in Rinnen, Rondo rund und dementsprechend schweigt der Hund. Nicht schlecht. Ja. Weil ich habe hier mal, Trick ist dabei. Ich finde immer, wenn du ein tolles Gedicht ablieferst, dann soll, weil im Studio ist ja so unatmosphärisch, aber man kann es ja leicht machen. Ja, ja. Super. Spitzengedicht. Ja, 3-1 Deutschland gegen Südkorea oder Nordkorea. Hat man das überhaupt noch im Kopf? Peter Zinek. Ach schön, habe ich endlich auch mal ein Gedicht von dir. Ich habe noch nie ein Gedicht nach von dir. Nach sechs Jahren. Das ist das siebte, wird das verflixte. Echt, ist erstaunlich. Ja. Kannst du dir jetzt selber einrahmen? Ja. Und so wollen wir das auch später haben. Ne? Ich habe jetzt gerade, weil ihr denkt, ey, das ist ja so ein netter... Lass es zuschicken. So ein netter, sympathischer Mensch. Der kann ja kein Dichter sein. Ich habe jetzt hier nochmal bei Amazon nachgekickt. Da sind ja aber eine irre Stapel an Büchern von dir ist ja da verfügbar. Ja, das verwundert mich auch immer. Es war einmal Parodien zur DDR-Literatur, Das Kind, das ich war, Moppelschappigs Tätowierung, Skorbut, 3 Shanties, was sind das? Das war mal damals ein Versuch, jetzt irgendwie auszusteigen aus der Literatur und Rockstar zu werden oder sowas. Achso, dann die wunderbare CD, Das Meer an sich ist weniger. Scheiße, die habe ich heute vergessen, die hätten wir spielen sollen. Café Komplott, Berlin-Ost mit Harald Hauswald, der Hauswald, das mehr an sich ist weniger nochmal als Buch. Das Kind, das ich war, Sperrzone reines Deutschland beim Babylon, Skorbuto nochmal. Mann. Also Kinder, wenn er, nee, noch ja, was, geht noch weiter. Es reicht vielleicht kommt nicht, Peter also, noch vorbei. Ja, es reicht trotzdem nicht für das Ganze. Dann von Mecklenburg zum Prenzlauer Berg, Peter Wawerzinek von Andreas Erb. Das ist das, was noch nicht erschienen, aber kommt jetzt. Die nächsten Monate. Rotkäppchen durch den Wolf gedreht. Alles das, was ich nicht bin. Nix von Peter Wawerzinek, 1990, broschiert. Führen wir nicht mehr. Ja, schade. Aber jetzt, ihr braucht vorbestellen. Ja. Also Kinder, könnt ihr selber kicken. Peter Wawerzinek, 17 Treffer. Bei der nächsten Sendung werde ich mich mal vorbereiten, wie viele Treffer es bei Kunden gibt. Da sind doch die Kunden-Gespräche. Ja, bei Amazon hast du ja diese Gespräche. Wie hießen die? Fangespräche? Oder? Ja, nicht Fangespräche. Wie denn? Sprechfunk-Lesebuch. Und Expertengespräche mit Stefan Schwarz. Wie Chemieunterricht, das ist ja... Naja, natürlich, ja. Lag ja auch wie sauer Bier in den Regalen. So, dann nehmen wir mal jetzt hier den ersten und versuchen mal unser Glück. Oder hallo, wer bist denn du? Na, Konfuzius. Konfuzius. Ja, schön, Konfuzius. Du willst jetzt hier eine Dicht haben. Weil heute ist jetzt keine normale Smalltalk, debile klar, unterhalten sich miteinander Sendung, sondern harte jetzt Arbeit. Ja, bevor für ihn harte Gedicht Arbeit kommen. Und wenn man ein Gedicht braucht, dann, ja? Also bevor wir zum Gedicht kommen, da möchte ich dir kurz mein Weihnachtsgeschenk übermitteln. Mir? Ja, wie versprochen, erinnerst du dich noch? Nee. Also... Dann jetzt mal kräftig die Lauscher aufsperren, ja? Ne, jetzt machen wir Tempo, genau. Okay. So sieht's aus. Darf doch wohl nicht wahr sein, denn hier ist der erste Zusammenschnitt von Konfuzius an Kuttner als kleine Vorfreude auf Weihnachten und für alle anderen natürlich auch. Und hiermit wünsche ich allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, ich spreche ja sowieso ins Mikrofon. Ihr aber, ihr könnt auch ins Mikrofon sprechen. 0331 für Potsdam, 7097110. Um Demokraten in Amerika nicht gerne Internetadressen preisgeben. Nee. Wegen www. Deswegen? Ja, genau deswegen. Und das musst du dir einfach auch mal merken. Mehr sag was oder lass es sein. Gotti, beam mich hoch. Ja, ihr das Statement? Ja, Kuttner, wir müssen uns noch bei Konfuzius entschuldigen. Nee, ich nicht. Hallo? Ich sag nur Amerika gegen Amerika. Mehr möchte ich nicht sagen. Auf Wiedersehen. Tschüss. 0331 für Potsdam 7097110. Also was jeder Mensch da draußen wissen sollte, also da wird mir David auch zustimmen, ist, was Kuttner für Musik hört. Ich meine, das muss man doch einfach wissen. Also für die, die es nicht wissen, für die gebe ich noch einen kleinen Hinweis. Will die Fläche im Osten reizen, die auch nicht mit Atomen geizen, doch ein Krieg um ihr verbrannte Ziele, der läufig wegen wir sind viele. Hau ab mit deinen Nuklearstrategen, deinen Russen Hass an deinen Schaden wegen. Mensch, Kinder, bitte, Milch ist aus, nimm die Raketen mit nach Hause. Würde ich mich jetzt doch langsam mal einmischen? Konfuzius, vielen Dank erstmal. Wir machen mal weiter hier. Ansonsten schicket mir lieber als MP3. Kuttner.de ist echt irgendwie ein bisschen einfacher. Wir machen mal hier weiter. Hallo, wer bist denn du? Ja, hier ist Max. Hallo Max. Hallo Kuttner. Warum rufst du jetzt an? Ich habe mal eine Frage an dich. Oh, dann mach jetzt ganz schnell. Das ist heute keine Fragestunde. Mach schnell. Also, wie könnte man rauskriegen, wann Fanny von Dann mal wieder ein Konzert gibt? Weiß ich nicht. Indem man im Internet nachguckt unter Fanny von Dann. Hab ich ja. Naja, dann wirst du es doch. Hallo? Ja, hallo, hier die Läuscher. Ja, Mensch, hallo, wer ist denn da? Hallo? Ja, hallo, wer bist denn du? Florian. Florian? Ja. Warum rufst du jetzt an? Ich würde gerne ein Gedicht von Peter haben. Wofür denn? Für wen denn? Für meine Freundin. Wie heißt denn die? Mareike. So. Sag mal, was lasst du denn da? Der hat überhaupt ja keine Freundin. Ich glaube, ich kenne Wette, oder? Florian. Na klar. Ja? Wer ist denn Florian? Na, ein Schüler. Personenkennzahl muss ich. Wie alt bist du denn, Florian? Unter 16, oder? Ja. Darfst du aber jetzt nicht verraten. Nein, ich bin nicht unter 16. Natürlich, jetzt musst du aber sagen, was du da willst, ganz genau. Jetzt musst du richtig loslegen. Was soll drin sein im Gedicht? Ich mach's ja gerne. Na los! Na, auf jeden Fall gereimt. Ja. Und hinten sagt Mutti, wo hast du die gehört? Ja, reimt. Reimt mit 8 Zeilen. 8 Zeilen, das ist so, ja, gut. Und noch irgendwas? Und irgendwas noch Besonderes hier, Schnibnuziges. Na, was Lustiges. Das ist aber auch wenig. Ja, das ist aber auch ein bisschen unpräzise, was lustig. Also was ist denn nur mit Mareike da? Was macht sie denn so? Ich meine, was macht sie so Mareike-mäßig? Was möchtest du vermitteln? Mm. Was soll sie tun, was soll sie lassen? Keine Ahnung. Schwierig. Ja, jetzt mal, also wirklich, echt. Bist du noch so erschrocken, dass du durchgekommen bist, Florian? Ja. Fürchterlich. Ja, was machen wir denn nun? Also pass auf, ich mach dir 8 Zeilen für Mareike, ne? Ja. Und kann da auch Zuckerkuchen drin vorkommen? Gerne doch. Danke. Zuckerkuchen. Was soll denn noch drin vorkommen, Florian? Irgendwas muss da vorkommen. Jetzt stell dir mal Mareike vor und jetzt sag mal 5 Sachen, die dir einfallen, wenn du an Mareike denkst. Genau, und ich schreibe mit. Süß. Süß? Süß, okay. Ja, süß ist schon mal keine Sache. Sag doch mal richtig Sachen. Sag doch mal ein Handtuch, ein Blitzableiter, ein Verkehrsunfall und einen Teelöffel oder irgendwie so, nicht so viel. Aber was fällt dir, genau, was fällt dir jetzt ein? Mareike. Und jetzt sag ein Wort. Zucker. Nein, jetzt sind wir schon wieder bei süß. Gilt nicht eben süß, Zucker. Jetzt machen die weiter Schokolade, Lakritze, Lolli, Kaugummi. Los, Mareike, sag was. Also, Zucker, nein, nein, Mareike, sag ein Tier. Sag ein Tier. Pferd. Mareike, sag einen Küchengegenstand. Messer. Mareike, was? Messer. Na, siehst du, so kommt's da. Pferd, Messer. Mareike, sag eine Stadt in Deutschland. Hessen. Hessen ist nicht direkt eine Stadt, aber gut. Strausberg. Okay. Peter, das reicht? Ja, nee, noch irgendwie ein Hobby. Ein Hobby. Schlagzeug spielen. Oh. Okay. Gut. Okay, bleib dran. Florian, du bleibst in der Leitung? Ja. Ja, jetzt kommt erstmal eine Musik, dann kommen Nachrichten, dann kommt nochmal eine kurze Musik und dann ist die Sicht hoffentlich fertig. Okay, bis gleich. Bis gleich. Tschüss. You cry the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. Well, you can cry me a river. Cry me a river, I cried a river over you. You drove me in, you drove me out of my head. While you never shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me and now you say you love me. Well, just to prove you do, come on and cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Shed a tear. Remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. I love you, yeah. Just to prove you do. Come Come on and cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. I cried a river over you. So, dann denke ich, wird doch naheliegend, mal Belzig zu sagen. Wenn Fritz rund um Belzig, dann 91,9. 91,9. Fritz Info. 22.31 Uhr. Das Wetter. Heute Nacht gibt's kaum Wolken. Und es bleibt trocken, das bei Tiefstwerten zwischen 5 und 9 Grad. Morgen fängt der Tag erstmal richtig schön sonnig an. Erst am Nachmittag wird's bewölkt. Die Höchsttemperaturen erreichen morgen zwischen minus 1 und plus 2 Grad. Und jetzt die Meldung mit Grisha Sedelke. Im Irak sind zwei französische Journalisten nach viermonatiger Entführung wieder freigekommen. Die beiden Männer wurden der französischen Botschaft in Bagdad übergeben. Unterdessen ist in der Nähe der irakischen Stadt Mosul ein Anschlag auf einen US-Stützpunkt verübt worden. Dabei starben über 20 Menschen und mehr als 60 wurden verletzt. In der CDU sind erste offene Forderungen nach einem Rücktritt von CDU-Generalsekretär Lorenz Mayer wegen dessen Gehaltsaffäre laut geworden. Mayer hatte von dem Stromkonzern RWE eine Abfindung erhalten, nachdem er in die Landespolitik gewechselt war. Als er wieder zum Unternehmen zurückkehrte, behielt er das Geld. Die Berliner Flughäfen sind weiter im Aufwind. Im November wurden rund 1,2 Millionen Fluggäste gezählt, fast 13% mehr als im Vorjahresmonat. Am besten schnitt der Flughafen Schönefeld ab. Der Grund dafür ist laut eines Flughafensprechers der Boom der Billigflieger. Hessen führt als erstes Bundesland ein gesetzliches Rauchverbot an Schulen ein. Ab dem 1. Januar gilt in allen Gebäuden und auf allen Schulgrundstücken absolutes Rauchverbot. Ab August drohen Schülern und Lehrern sogar Strafen, wenn sie beim Rauchen erwischt werden. Und der Verkehr, Fritz, derzeit haben wir keine Meldung. Fahrt schön vorsichtig. Fritz, Fritz, Fritz, Club, Club, neu. Fritz, neu, neu, neu, neu. Fritz hat wieder einen neuen Club in Berlin. Neu. Ab 29. Januar. Am Postbahnhof. Mehr Infos? Fritz.de. Und im Radio. Fritz, Fritz, Club, Club, neu. Dreiste Musik? Fritz. I went down to the river to watch the fish swim by. But I got to the river so lonesome I wanted to die, oh Lord. And then I jumped in the river, but the doggone river was dry. She's long gone, and now I'm lonesome blue. I had me a woman who couldn't be true. She made me for my money, and she made me blue. A man needs a woman that he can lean on, but my leaning post is done left and gone. She's long gone, and now I'm lonesome blue. I'm gonna find me a river, one that's cold as ice. And when I find me that river, Lord, I'm gonna pay the price, oh Lord. I I'm going down in it three times, but Lord, I'm only coming up twice. She's long gone, and now I'm lonesome blue. She told me on Sunday she was checking me out. Along about Monday she was nowhere about. And here it is Tuesday, ain't had no news. I got them gone but not forgotten blues. She's long gone, and now I'm lonesome blue. So, Kinder. Achso, wir müssen ja erstmal hier den hier, oder? Dass ihr überhaupt wisst, in was für einer Sendung ihr seid. Oh, you butcher! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Genau, das ist die alljährlich vorweihnachtliche letzte Sendung, die einen besonderen Gebrauchswert hat. Ich lade mir dann immer Peter Wawrzynek als Dichter ein und ihr könnt hier anrufen unter dieser Telefonnummer. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 Potsdam 70 97 110. Und könnt euch von ihm, indem ihr vielleicht ein bisschen eine ansatzweise gedankliche Vorleistung doch liefert, von ihm ein Gedicht für jemanden schreiben lassen, für den ihr dann noch kein Geburtstagsgeschenk, Weihnachtsgeschenk habt oder von dem ihr denkt, dass er irgendwie dicht empfänglich sei. Wir haben jetzt hier in der Leitung Florian. Hallo. Hallo Florian. Du hast ja gerade ein Gedicht für Mareike gewünscht, mit so ein paar Stichworten eigentlich. Ja. Genau. Und Peter hat gedichtet. Ja. Song. Aber 8 Zeilen habe ich eingehalten. Pferd, Messer, Hessen, Straßburg kommt nicht vor, Schlagzeug aber. My lovely Ma, my Reike love, my lovely Reike, my really Küchenherd, du bist für mich in meinem Leben niemals richtig verkehrt als Bu und Hu und Schaukelpferd. Das waren 4, reimt sich auf Cindy und Bert. Ich kann dich einfach nicht vergessen, du bist das Messer aller Hessen, reimt sich auf unterdessen. Bist du mein Mund, mein Nas, mein Eug, reimt sich auf Knie und Beug. Ich wär so gern Sonne, Mond und Sterne, unter unser beiden süßlich-Sahne-Schlagzeug. warum hast du immer diese 30 auf Dings eingeführt? Ja, weil er sagt, es muss sich rein. Ach so. Ich hab's nochmal unterstützt. Und das ist jetzt, hast du jetzt... Aber wenn du ja nochmal sagst, reimt ist, sich. Nee, jetzt ist die Frage, ist es Bestandteil des Gedichtes, reimt sich auf, oder hast ja, du nur... Hast in du Klammern. Nur hingewiesen? In Klammern. Ach so, hast du dann... Ah, ja, ja, prima. Mhm. Also, wie gesagt, so einfach funktioniert's, oder so einfach kann es funktionieren. Florian, du bist zufrieden? Ja, total. Ja, das ist doch schön. Und jetzt irgendwie, Florian, das musst du dir jetzt irgendwie eine Band besorgen, dann musst du das irgendwie so nachsingen und einen Song draus machen. Könntest du das vielleicht nochmal vorlesen? Also, weil du jetzt gesungen hast. Jetzt nimmt My man, lovely ma. Warte mal, man hat es ja jetzt quasi als Lied genommen. Wir okay. wollen bloß nochmal unter Beweis stellen, dass es wirklich richtig ja, genau. Poesie ist, okay, richtig auf. In die Dicht. Okay. Genau. Also, es bleibt bei 8. My lovely ma, my Reike love, my lovely Reike, my really Küchenherd. Du bist für mich niemals verkehrt, als Bu und Hu und Schaukelpferd, reimt sich auf Cindy und Bert. Ich kann dich einfach nicht vergessen, du bist das Messer aller Hessen, reimt sich auf unterdessen. Bist du mein Mund, mein Nas, mein Eug, reimt sich auf Knie und Beug. Ich wär so gerne Sonne, Mond und Sterne unter unser beider süßlich Sahne-Schlagzeug. Toll! Danke. Das war jetzt die Gedicht gewissermaßen. Jo. Florian, du bist halbwegs zufrieden. Ja, bin ich. Du musst in der Leitung bleiben, weil draußen der Kollege Sedelke nimmt dann deine Adresse auf und macht es dann gleich in einem Briefumschlag. Und dann kriegst du es vielleicht zum ersten oder zweiten hoffentlich, Feiertag. Hoffentlich erreicht dich noch zu Weihnachten. Könnte ich noch Autogrammkarten haben? Nee, wir haben keine Autogrammkarten. Wir sind sowas von unbekannt. Peter ist jetzt gewissermaßen Ja, ohne. Ohne was? Na, ohne das, was man immer sonst mit hat. Genau. Autogrammkarten. Ohne Autogrammkarten. Ich bin auch ohne Autogrammkarten. Ja. Also insofern kann ich jetzt nur das Gedicht erreichen. Ist das okay? Ein Poster irgendwie von Fritz? Ein Poster von Fritz? Kann ich jetzt auch nicht versprechen. Merke ich mir mal. Ja? Ja? Florian, Poster von Fritz schreibe ich noch daneben. Ja. Okay, danke schön. Willst du dir echt einen Fritz-Poster an die Wand hängen? Ja. Sag mal, früher haben wir haben immer noch David Hasselhoff-Poster an der Wand gehabt, oder? Oder Jimi Hendrix. Naja, gut. Okay, Florian, du bleibst in der Leitung, musst du deine Adresse durchsagen. Super, okay, vielen Dank. So, wir sind im Grunde auf der Suche nach dem nächsten Kandidaten. Ich muss es nochmal erklären. Also wer von euch ein Gedicht oder jemanden kennt, der Gedichte zu schätzen weiß und dem jetzt ein personenbezogenes Gedicht gerne zu Weihnachten schenken würde, der kann hier anrufen. Ich weiß, es ist immer nicht so leicht zu begreifen. Er kann hier anrufen. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam 70 97 110. Und wir nähern uns dann dem Thema des Gedichtes. Wir würden natürlich immer gerne wissen, für wen soll es Gedicht sein, was für ein Gedicht soll es ungefähr sein, welche Überschrift soll es haben, welche Stimmung soll es haben. Und dann würde Peter in der Musikpause sofort ein schönes Gedicht schreiben. Ja. Hallo, wer bist denn du? Hallo? Hallo, wer bist denn du? Bin ich dran? Ja. Ich bin die Veronika. Veronika? Ja. Hallo Veronika, von wo aus rufst du denn überhaupt an? Berlin. Aus Berlin. Kannst du das mal ein bisschen genauer machen? Neukölln? Naja, siehst du. Wie alt bist du denn, Veronika? Ende 30? Nein, aber da musst du jetzt nicht so verschämt lachen. Bin ich. Solltest uns mal sehen. Na. Sind wir zweimal, oder? Ende 30, was machst du denn so beruflich? Bis dass man mal so ein bisschen so ein Bild kriegt. Verkäuferin? Verkäuferin? Was verkaufst du? Brötchen. Brötchen? Richtig so Bäcker-Dingster-Verkäuferin? Ja. Toll. Super. Ja. Das ist schon mal... Peter Wawerzinek strahlt schon mal. Was nicht ich mag Bäckerin. Ich mag oder? Backfische, Backwaren, alles, was damit zusammenhängt. Backwaren, Hare Krishna, alles so, wa? Ist klar. So, Veronika, du willst ja ein Gedicht geschrieben haben. Ja. Für wen denn? Darf es auch für mich selber sein? Genau, wollte ich dir gerade vorschlagen. Ey, wenn du jetzt irgendwie Kinder hast, der dich beschenkt, beschenk dich selber, schenk dir selber ein schönes Gedicht. Genau. Ich habe nämlich schon seit einigen Jahren immer mitgekriegt, dass dieser Mann, ich weiß nicht, ich habe deinen Namen. Peter Wawerzinek. Genau, Peter Wawerzinek. Nee, Wawerzinek. Wawerzinek. Oder Wawerzinek. Wawerzinek. Wawerzinek. Wawerzinek, genau. Genau, und es hat also mir immer sehr gefallen und ja. Von und daher wolltest du jetzt selber mal ein Gedicht von dem haben. Ja, ich hab schon. Und da bist du praktisch so geizig, du könntest jetzt, würdest 1000 Leute kennen, denen du was schenken könntest, denkst aber, nee, so ein Gedicht gibt's ja nur immer, kann man im Laden nicht kaufen, will man selber haben. Ja, genau. Nee, schlecht. Naja, Veronika, du kannst jetzt hier praktisch dein Gedicht richtig zusammenbasteln. Du musst jetzt Peter nur die backen. Du kannst dir das nicht selber backen praktisch. Reden. Du musst ihm jetzt nur so die Richtung geben, ein paar Hinweise, irgendwas Thematisches und so. Ja, ich habe jetzt kurz schon so ein bisschen überlegt. Ja? Ja, also soll so vor Kraft strotzen. So. Also, obwohl der Ausdruck gefällt mir nicht, aber ich bräuchte gerne etwas, was... Also ich neige dazu, ein bisschen so halt traurig zu sein oder so ein bisschen als so ein bisschen mich zu bemitleiden. Also es soll schon so aufmunternd sein irgendwie. Ja, aufmuntern, aber nicht im Sinne von Hätschel, so. Sondern powermäßig. Also ich will auch nicht, dass mein Ego in dem Sinne gestreichelt wird, sondern einfach ja positiv. Ja. Peter, du kannst immer nachfragen, weißt du, wa? Oder reicht das? Kraftstutzen, traurig, positiv. Gibt's okay. Vielleicht so ein paar Reizworte, also so ein paar Stichworte, wo du denkst, Mann, wenn ich das höre, wäre ich immer Sollbruchstelle, da wäre ich immer fröhlich, wenn ich das höre oder stimmt. So? Gute Frage, aber. Naja, muss jetzt nicht sein, aber wir können uns ja versuchen, die irgendwie zu lernen. Das geht ja auch. Hast du so ein Lieblingsfremdwort oder so? Ja, um die hohe Kunst des Stegreifs. Sag's einfach. Sag's das Pythagoras zum Beispiel, oder? Ach so, Mathe war ich nie gut. Nee, ich meine, das soll ja nicht so sein. Ein Wort, was ich gut finde oder was ich denke, ich habe Humor. So. Naja, das sagt was von dir, aber sagt jetzt nichts. Ja. Also Märchen, ich habe Märchen gerne. Na, das ist doch schon was. Was ist dein Lieblingsmärchen? Kann ich nicht sagen. Nee? Aber ich mag gerne Märchen. Ich mag gerne Geschichten oder auch Lebensgeschichten. Ich mag gerne, wenn, ja. Ja, und, aber womit könntest du dich denn selber jetzt überraschen? Also ich meine, worauf bist du selber gar nicht gefasst? Also ich meine, wenn du jetzt sowas wünschst, da willst du ja auch mal positiv erschrocken werden. Hast du einen totalen Lieblingsschauspieler zum Beispiel? Ach so, ich mag ganz gerne Sandra Bullock oder... Ja. Oder Sabine Christiansen. Nö. Jun. Peter, reicht's denn? Naja, eigentlich noch nicht. Noch nicht? Thema. Ein Thema. Irgendwie welche Power. Welche Eigenschaft willst du denn? Also, muss schon so ein Gedicht sein, wie ein bisschen Komm aus dem Arsch muss es eigentlich heißen, oder? Ja, genau. Ja. Entschuldige, dass ich dir ins Handwerk fusche. Nee, das ist okay. Also aber komm aus dem Arsch ist schon nicht richtig, oder? Wenn du so ein bisschen so hängermäßig bist. Ja, genau. Ich bin so hängermäßig, so genau. Kraftvoll, Power. Und ich mache mir immer zu viele Gedanken um alles irgendwie. Ja. Statt einfach vielleicht zu agieren. Also ein schönes, gedankenloses Gedicht. Ja. Oh, Gedanken, ja, das ist die Stärke von Valentin. Okay. Ach, Peter, bist du am Arbeiten? Ja? Ja, ich gehe schon ganz gern auch ins Kino. Ja. Hm. Ich glaube, der schreibt schon. Mhm. Du schreibst schon? Ja, mich kannst du rausschalten hier. Also okay, dich halte ich jetzt raus. Dann würde ich sagen, spiel ich wieder noch eine Musik. Einverstanden. Mhm. Veronika war dein Name, oder was? Ja. Jawohl. Ja, der Lenz ist da. Okay. Ja. Bis gleich, Veronika. Bis gleich. Ciao. Meinem Herzen weiß für wen. Komm, ich schwitze nie, war das, mit Der Wind hat mir ein Lied erzählt. Mensch, der Dichter dichtet immer noch. Das ist natürlich so einfach nicht. Ich will mal vielleicht eine Zwischenbemerkung machen. Heute wird er jetzt nicht so sehr getalkt, sondern wir sind quasi dienstleistungsmäßig hier unterwegs. Ihr könnt hier anrufen, die vertraute und bekannte Telefonnummer, und euch, wenn ihr denn Glück habt, weil mehr als 10 Gedichte werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, von Peter Wawrzynek hier ein Gedicht wünschen für irgendjemanden als Weihnachtsgeschenk. Das wird sofort handgeschrieben, zusammengefaltet im Briefumschlag, geht morgen mit der Post raus, und mit einem bisschen Glück und Gottvertrauen könnte dann noch am 24. bei euch schon sein. Ich weiß nicht, ob es Jan Söhling. Um die ganze Sache ein bisschen zu vereinfachen, wäre das schon ganz schön, wenn ihr, die ihr euch ein Gedicht hier von Wawrzynek wünscht, wenn ihr euch vorher ein bisschen Gedanken macht und ihm versucht, etwas die Arbeit zu erleichtern. Nicht, dass er irgendwas schreiben muss, sondern dass man schon sagen kann, dass hinterher auch klar ist, das ist wirklich ein Gedicht für den und den, für die und die, und hat Folgendes zum Thema und folgende Worte sollten drinnen vorkommen. Es sollte nicht gereimt sein, es soll ganz kurz sein, es soll ganz lang sein oder was auch immer. Dass man so ein bisschen Beschreibung hat und dass irgendwie Wawrzynek einfach so einen Rahmen hat, an dem er sich abarbeiten kann. Für alle, die jetzt sich in anderer Art und Weise nicht nur eine Dienstleistung in Anspruch nehmend hier an der Sendung beteiligen wollen, die können sich natürlich as ever an den halbautomatischen Anrufbeantworter wenden, der folgende Telefonnummer hat. Wenn Fritz in Wedding, dann 102,6. Ah, scheiße, das natürlich nicht, sondern hier, so hört er sich an. Halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. So, genau, da könnt ihr anrufen. Hallo, Veronika. Hallo. Mann, ey, du hast ihm jetzt aber echt... Und das Bild, das Blatt füllt sich klein geschrieben mit einer Vielzahl winzigster Buchstaben. Das wird ein richtiger langer Text. Außerdem hat er so eine Farbe Filzstifte mitgebracht. Rot, grün. Das wäre... Aber das braucht noch ein Weilchen, oder? Oh Mann. Du hast es ihm nicht einfach gemacht. Was machst du denn jetzt, wenn du jetzt ein... Also ich meine, das sind ja immer so A4-Blätter. Im Grunde müsste man sie das rahmen, glaube ich, und an die Wand hängen. Genau. Ja? Also ich werde es mir wahrscheinlich vielleicht auch vergrößert fotokopieren. Das ist schon ziemlich groß. Ist schon ziemlich groß. Das ist schon A4. Naja, ja, man könnte es natürlich noch. Und ich denke, ich werde vielleicht auswendig lernen. Ach echt? Wobei, der schreibt nicht unbedingt Gedichte, die leicht auswendig zu lernen sind. Aber das stellt natürlich dann irgendwie auch eine Herausforderung. Ja, immer noch in einer Reimphase. So. Also. Ich bin du bist jetzt fertig offensichtlich. Ja, offensichtlich. Unglaublich. Also, Veronika, Wünschelzettel Traumata, das spielt natürlich auch ein Zettelstraum, ne? Wie bitte? Zettels Traum, das ist, glaube ich, auch mal ein ganz berühmtes Buch gewesen. Ist ein toller Roman von Arno Schmidt, so ein Riesenklopper. Ja. Gut. Und deswegen ist das auch ein bisschen riesig, aber es ist, wie gesagt. Und du machst nicht kurz. So schnell. Mir ist aufgefallen in den letzten Zeiten, dass du immer viel zu schnell liest, Peter. Wünschelzettel Traumata. Wenn unter sieben Bergen sich 19 Zwerge verbergen und die olle Frau Holle sich zweimal übergibt, weil sie das tapfere Schneiderlein nicht liebt. Sie lieber besser tapfer schneidet. Ist Zeit, dass man sich scheidet von märchenhaften Haaren. Ist aus mit es war und wird vor vielen, vielen Jahren. Dann müssen die zwei großen Riesen all ausgerissene Bäume in die Erde zurückstemmen und ihre alten Bärte endlich zwischen Schnee, weiß ich nicht, und Rosa von Braunheim klemmen, so werd ich nun an all den Tagen besser die verkaterten Stiefel der verbliebenen Zwergschaft befragen. Wenn die Dichter das in sich hat, würde ich mal sagen. Ja. Ach, dann hat Hirte gestorben. Gut. Das war's. Mehr man versteht es nicht gleich aufs erste Lesen. Ja, sie hören, hat aber, oder? Wenn sie es auswendig lernt, der kommt schon noch. Veronika, aber das ist natürlich das Tolle an Newton-Gedichten, dass man sie nicht gleich beim ersten Hören versteht. Mhm. Dass man sie mehrmals lesen kann. Gut. Ansonsten wäre der ein Kalenderspruch, Abreißkalenderspruch. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt zur Melodie Veronika de Lenzes da überhaupt geht. Nee, geht nicht. Veronika! Ja. Vielen Dank für deinen Anruf. Ich bedanke mich. Bei Peter Wawaczynek, ich setze dich mal auf die Warteschleife. Der Kollege Sedelke nimmt dann draußen deine Adresse an und dann wird es, wie gesagt, gleich eingetütet und erreicht dich. Ich gehe jetzt noch Wobei, sag mal, aber so direkt kommen aus dem Arsch war dann doch nicht, wa? Nee, aber ganz versteckt. Also, das ist schon. Ja? Ja, ja. Gut. Also, du musst dich natürlich mit Schnee, weiß ich nicht. Das ist ja auch immer Drogen, Schnee, Schneelandschaft winterlich. Ja. Ne? Schnee von gestern. Ja. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Schnee, weiß ich, alles so, genau. Und Rosa von Braunheim fand ich schon hart. Ja. Also, Bärte zwischen die Schenkelklemmen von den Riesen. Also, das ist ja. Und die Riesen sind ja auch nicht immer Riesen, sondern es sind ja zwei Riesen. Das ist ja zweimal 1000 Euro. Ach man, im Grunde würde man sich noch so einen Erläuterungstext von Wawaczynek und die verkaterten Stiefel. Also Veronika? Ich glaube nicht, dass das so oft genannt wird. Ja. Es muss mal gesagt werden. Okay, Veronika. Okay, danke. Vielen Dank. Tschüss. So, Peter, brauchst du jetzt erstmal eine Pause oder wollen wir mal jetzt hier... Nee, sofort den nächsten, aber dann Pause. Sofort den nächsten und dann Pause. Jetzt Musik und Pause, oh, wenn du es noch Ena wartet hier schon ganz lange. Hallo, wer bist denn du? Nee, du bist Stanislav, oder? Stanislav, genau. Ja, rufst aus dem Prenzlauer Berg an und willst ein abstraktes Gedicht für Maria. Der Goulet Sedelke hat wunderbar vorher arbeitet. Ja, genau, das ist richtig. Peter, jetzt mach mal hier nicht immer so eine Klopper, mach mal ein kurzes Knack. Der Typ ist praktisch erst 16. Ja, Bierpause, also Musikstück für und alle vier Jahre gibt's eine Zeile. Einfach nur ein Wort. Wer älter ist, kriegt längere, wer jünger ist, kriegt kürzere. Ja. Stanislav, hast du noch so ein paar Vorstellungen oder so irgendwie Rahmenbedingungen? Also die Maria hat fantastische Haare, also sie hat blonde Haare. Und was noch? Warte mal. Du musst mal so frei assoziieren, wenn du so Maria hörst. Was fällt dir dann ein? Mir würde zum Beispiel gleich und Josef einfallen. Das passt dir wahrscheinlich nicht ins Konzept. Nee. Weil du ja lieber denkst, Maria und Stanislav? Nee, das denke ich nicht. Achso, denkst du auch nicht? Nee. Ach man, ey, ist da irgendwas voll fein zwischen euch? Läuft das irgendwie nicht mehr so richtig? Nee, irgendwie nicht. Wer ist Maria? Außer, dass er so tolle blonde Haare hat. Eine Freundin. Und was meinst du mit etwas Abstraktes? Wie sehen dann... Kannst du dir uns da was vorstellen, Peter? Ein abstraktes Gedicht. Die abstrakte Maria. Nee, nicht die abstrakte Maria, ein abstraktes Gedicht. Oder das war dein Wunsch jetzt, Stanislav? Ja, das war mein Wunsch. Damit meinte ich nichts Konkretes. Also nichts... Konkretes über Maria. Fassungslos. Du! Ja. Ja, wieso das? Ich möchte jetzt schon so lachen können wie er. Jetzt, ich muss ja jetzt anfangen. Das kannst du nicht mehr, der ist 16, da lachst du noch so. In deinem Alter ist es vorbei, Peter. Ich kann auch so lachen, natürlich. Lach mal so. Stanislav, lach du noch mal bitte. Und jetzt lach du mal. Ja, sie hört sich aber deutlich anders an. Er hat die beste Lache. Logisch. Er hat die Lache auf seiner Seite. Natürlich. Aber Maria hat blonde Haare. Fantastisch. Ja, fantastische blonde Haare. Und da fällt mir noch was ein. Also ein paar Stichworte vielleicht. Los. Kälte, eisige Kälte. Ja, und vielleicht noch, mir fällt irgendwie nichts ein. So erobert man Frauenherzen aber nicht, wenn man indem einem nichts einfällt. Das ist mir schon klar, könnte mir vielleicht helfen. dem Peter fällt ja immer was ein. Eisige Kälte, Maria. Und dann abstrakt. Okay, mach Musik, ganz schnell. Ja, echt? Ja. Gut. Was ist das denn für Musik jetzt? Stanislav, du wartest. Ja, klar. Was ist das jetzt? Eher so Ansatz, so früh. Das hat ja überhaupt auch noch gar keiner so gemacht, dass er sagt, wenn er das Gedicht schreibt, soll er das unter Einfluss von folgender Musik oder Reggae, so. Reggae, Soul, Dings. Ja, was willst du? Oder willst du lieber Cream hören oder Sophie Reuss oder Johnny Cash oder... Terrormusik oder? Was würdest du denn jetzt sagen? Oder bolschewistische Kurkapelle oder? Da fiel mir noch oder was ein. Serge Gainsbourg, was fällt dir noch ein? Ja. Radiohead. Radiohead? Ja. Naja, da kann Wawenzinik nicht mit anfangen, aber das Wort schmeckt ihm natürlich. Das sind doch die mit den wunderschönen Videos immer. Ja, genau. Sie sind gezeichnet. Ein bisschen weiß ich auch noch was aus meiner Schule. Der Auskenner, der ja, wir haben auch manchmal Klassenausflüge gemacht. Aus der Schule, ja. Klar, auf dem Pioniergeburtstag, war, habt ihr mal Radiohead gehört. Aber absolut. Genau. Heimlich. Stanislav. Wawenzinik soll jetzt mal dichten, oder? Ja, du bleibst schön in der Leitung, bis gleich. Gut. Okay, super. Was hören wir jetzt? Soll ich es irgendwie ansagen? Ja, vielleicht, also ich meine, heute würde ich eigentlich nicht Musik ansagen. Wie bitte? Willst du was sagen? Aber es klar, nee. Ach, Bier trinken, sag mal, was sollen denn die Leute von uns denken? Aber zieh nicht, du darfst doch nicht sagen, wenn das Mikrofon offen ist. Mensch, hör doch mal auf! Abstrakt? Ich flieg doch hier vom Sender. Du machst ja keinen Begriff, was hier los ist. The Tamlins mit Baltimore. So. Babazinek schreibt immer noch. Hallo, Stanislaus. Stanislav. Entschuldige. Sag mal, du solltest nicht so lange schreiben. Peter, der nimmt doch wieder kein Ende. Wobei, den Anrufer freut's natürlich, oder? Ja, na klar, also. Ja, wobei, ich hätte gedacht, 4 Zeilen reichen im Grunde auch. Danke. Sind ja quasi 4 Zeilen. Der ist echt irgendwie so ein poetischer Schwerarbeiter. Unter 20 Zeilen macht er, da fängt er ja nicht an. Mann. Jetzt bin ich ja gespannt, wie sich ein abstraktes Gedicht für Maria anhört. Für Stanislav, für Maria. Ja. Peter, also, du bist fertig. Ja, klar, logisch. Super. Abstrakt. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Du kriegst es ja zugeschickt. Ich schreibe schnell nochmal meinen Namen drunter und dann kann das keiner mehr abstreiten. 21.12.2005. Wow. So. Achtung. Buschel, Labrador. Komm mal nüber. Kommt nicht vor. Geh mal Bretter brezeln. Bis die Dämsen knöseln. Bis das Blubbern sich erobert, wachtelt einsam uns unterrobert. Plastik, schöne, weite Ebene, Provo, zarte Country-Szene, huscha husch, halt die Gusch. Für Maria. Boah. Ja. Na, das scheint mir doch recht abstrakt und im Alter des Klienten angemessen. Ja. Und das ist ja bloß, das soll ja nur der Anfang sein. Nur der Anfang. Ja? Nee, jetzt hör auf, das reicht jetzt. Jetzt selber. Peter. Buschel, Kuschel, Achso, soll er noch weitermachen, meinst du? Er muss das jetzt als Ausgangs-Dingsbums-Jahr. Achso, es sind unten noch 2 Zeilen frei, die er selber ergänzen könnte. Bis die Dämsen knöseln, finde ich schon nicht schlecht. Bis die Dämsen knöseln, hat's echt in sich. Ja. Ja. Der Wahnsinn. Das ist wirklich der Wahnsinn, oder? Ja. Peter, im Grunde musst du dir jetzt auch dann auch auswendig lernen und ihr erst zum Vortrag bringen und dann überreichen. Ja, genau so am Fenster wie Romeo, ne? So. Ja, noch die richtige Musik finden, genau. Das richtige Ambiente, das richtige Essen. Nicht immer so, lieber guter Weihnachtsmann, schau ich nicht so böse an, sondern Servietten liebe Maria Teller, ja. Und dann bröseln, knöseln. Ja. Okay. Knöseln alleine ist schon. Ich habe nur eine Frage. Ja? Könntest du vielleicht unterschreiben, Jürgen, unter dem Gedicht, bitte? Was soll ich denn da unterschreiben? Naja, dein Autogramm. Oh ja. Ja? Ich reich den Zettel schon Maria. Das fliegt von selber. Und für Maria? Dann schreibe ich in Klammern noch für Maria, oder? Ja, genau. Ist ja jetzt nicht für dich. Nee, ist nicht für mich. So. Okay, dann haben wir das. Plus schreibe ich hin für Maria, Doppelpunkt, Kuttner, Ausrufezeichen. Ja, danke. Super. Ja, das ist ein schönes Geburtstagsgeschenk. So was hätte ich doch auch gerne. Geburtstagsgeschenk? Oh, jetzt ist Weihnachtsgeschenk. Stanislav, ich setze dich auf die Warteschleife. Der Kollege Sedelke nimmt, du musst ihm deine Adresse sagen, dass es dich dann erreichen kann, ja? Ja, vielen Dank. Okay, super, vielen Dank. Schönen Abend, tschüss. Danke, tschüss. So, Warteschleife. Mein lieber Scholli. Eine Stunde also rum. Dich beneide ich ja nicht, ey. Das ist ja schon echt. Nö, ach doch. Ackerei, oder? Ja, das ist. Und wir haben die Anrufer stapeln sich hier. Mit wem machen wir jetzt weiter? Mit, sagen wir mal, mit der Leitung 4. Da wartet jemand 28 Minuten und. Nein. 38 Sekunden. Das ist eine Warteschleife. Elisabeth aus Charlottenburg. Ja, hallo. Oh, du wartest jetzt echt fast eine halbe Stunde, oder? Ach, für euch beide doch immer. Oh Mann, jetzt hört man da auch. Da bin ich ja dabei. Oder? Ja, da bist du dabei. Für euch beide oder bist du das zweimal? Nein, ich bin nicht zweimal. Einmal, sie meint dich auch, oder? Sir und Doc und Maria. Und ich, also. Du meinst den Peter auch? Nee, ja. Elisabeth, entschuldige. Du bist ja noch nicht mal beim nächsten Z hier. Das literarische Duett. Quatsch. Der literarische Duett. So, jetzt so. Wir wollen ja noch auf 25 Leute kommen heute. Eine Stunde haben wir schon rum. Hallo, Elisabeth. Ja. So, für wen willst du denn jetzt ein Gesicht haben? Für deinen Bruder? Ja, genau. Sehe ich hier, genau. Der heißt Julius. Julius. Hm? Und hervorstechendes Julius. Da fällt mir gleich Hölderlin ein. April und Mai und Julius sind ferne. Ich bin nichts mehr, ich lebe nicht mehr gerne. Aber da ist es Junius, glaube ich. April und Mai, da kommt der Juni eigentlich. Ich dachte, du kommst jetzt mit dieser Band da. Wie heißt die denn? Perfekte Welle da. Weiß ich nicht, nee. Juli. Naja, meine Wörter wären... Julimond. Das sind wieder der Tonsteine. Nee, das war wieder... Ach, also jetzt lass sie doch mal. Ja doch. Oh Gott, du bist ja so höflich zu mir. Darf ich? Ja. Ja. Waldorfpädagogik? Das ist auch schon hart. Das ist ja schon gut. Schwer unpoetische Worte, aber die mal sind natürlich dann auch eine schöne Herausforderung. Waldorfpädagogik? Das kann man ja kaum. Bundesliga? Oh ja. Ruhrgebiet? Oh, Bundesliga, Ruhrgebiet. Und was noch? Und Sophie. Und Sophie? Ja. Wieso und Sophie? Du heißt doch Elisabeth. Ja, aber nee, ich habe ja noch eine Halbschwester. Ach so, wie groß ist denn der? Ist das der große Bruder oder der kleine Bruder? Das ist der kleine Bruder. Kann der denn mit. Du bist 15? Ja. Wenn der klein ist, wie alt ist denn der dann? Der ist 12. 12? Meinst du, der kann was mit den Lichten anfangen? Naja, auf jeden Fall, wenn er groß ist. Und das, wenn das in seinem Zimmer hängt und er damit aufwächst, das ist doch besonders toll. Das stimmt natürlich. Ach, du hast richtig, du gehst so von Nachhalt der Lyrik aus. Also die dann irgendwie 10 Jahre an der Wand hängt und das Leben des bedichteten Bruders verändert. Das ist praktisch Waldorfpädagogik. Das ist wahrscheinlich, genau. Oh, Poesietapete. Wachstumsfördernde Poesietapete. Ja. Peter Wawelzinek. Die Latte hängt hoch, oder? Ja. Der schreibt aber schon los. Wachstumsfördernde. Du sagtest eben Johnny Cash. Ich mach ihn mal leise da, genau. Du sagtest eben Johnny Cash. Ja, sagte ich. Ich bin begeistert von dem. Es war Ring of Fire. Habe ich jetzt. Ring of Fire habe ich nur gerade nicht dabei, sondern ich habe jetzt den ganz späten Johnny Cash. Wo er dann nochmal anderer Leute Lieder toll nachsingt. Ist ja vor 2 Jahren leider verstorben, ne? Ist, genau, 2 Jahre schon? Nee, 1 Jahr, oder? Würde ich mal sagen. Ein Jahr, irgendwie so. Einigen wir uns auf 1,5. Einigen wir uns auf 1. Bleiben wir mal bei einem. Okay, wenn du das sagst. Ja. So. Ach, und da meinst du, da soll ich jetzt mal was spielen? Ich dachte vielleicht so was Weihnachtliches, einen Spiritual? Ja, von Johnny Cash erwartet man ja nicht, wa? Man denkt ja immer. Da gibt's sogar ein ganz böses Lied zu, so eine blöde, böse Coverversion. Ja, da gibt's jede Menge Coverversionen. Mhm. Ja. So. Na dann, soll ich Johnny Cash jetzt spielen? Ja, oder wir unterhalten uns noch, musst du wissen. Ich weiß nicht worüber. Außerdem, wenn wir so viel quatschen, dann wird Wawelzinek total abgelenkt wahrscheinlich. Der muss sich ja konzentrieren. Ja. Machen wir Johnny Cash, oder? Das ja, beflügelt klar. Ihn vielleicht doch so ein bisschen. Na ja, klar. Okay. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Jesus, I don't wanna die alone. Jesus, oh Jesus, I don't want to die alone. My love wasn't true, now all I have is you. Jesus, oh Jesus, I don't want to die alone. Jesus, if you hear my last breath, don't leave me here, left to die a lonely death. I know I have sinned, but Lord, I'm suffering. Jesus, oh Jesus, if you hear my last breath, Jesus, all my troubles, all my pain will leave me once again. Gonna leave me once again. All my troubles, all my pain, it's gonna leave me once again. Große, alte, tote Johnny Cash. Oh, he was so dead. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Ja, mache ich. Sprechfunk schon, aber wie jedes Jahr die letzte Sendung vor Weihnachten soll euch ja immer nochmal Lebenshilfe bieten. Es soll eine Sendung sein mit besonders hohem Gebrauchswert. Ist eine Sendung, in der man anrufen kann und sich ein Gedicht fabrizieren lassen. Und zwar nicht von irgendwem, sondern von Peter Wawerzinek, Fischkopf-Schriftsteller. Und jemand, der echt so aus dem Arm heraus in 10 Minuten ein wunderbares Gedicht schreiben kann. Ihr müsst hier, wie gesagt, nur anrufen und ihm möglichst ein bisschen, um ihm die Arbeit zu erleichtern, etwas an Futter geben. Jetzt hat angerufen Elisabeth und hat sich ein Gedicht für den Bruder gewünscht, in dem seltsame Worte wie Waldorfpädagogik, Bundesliga, Ruhrgebiet und Sophie vorkommen sollten. Und Wawerzinek hat jetzt diese Songlänge nur gebraucht, da jetzt ein Gedicht fertigzustellen. Das war ja mal früher, gab es ja mal so eine Frau, die hat ja ihre 4, 5 Kinder damit ernährt, dass die sich auf den Marktplatz gestellt hat und dann haben die ihnen Worte zugeworfen. Wenn es nicht gefallen hat, haben sie mit Bärenkot geschmissen. Bärenkot? Oder was sie gerade da hatten? Ja, Bärenkot. Naja, wo willst Bärenkot, Bärenkot haben? Das ist ja damals, wahrscheinlich nicht mal im KDW Lebensmittelabteilung. Das war ja Bärenkot. Denkst du, da haben die Bären überall auf die Straße geschissen oder was? Ja, dachte ich so. Sag mal, wenn der zweite Teil der Geschichte so unglaubwürdig ist mit dem Bärenkot, dann glaubt man den ersten eigentlich auch nicht. Das war ja kurz nach dem Mittelalter. Also ich meine, kurz nach dem Mittelalter. Das ist sowieso nicht so feierlich. Nur geworden. Weil du jetzt über das Mittelalter hinaus bist, denkst du, kannst du so eine Geschichte erzählen. Peter Wawerzinek, so. Ja, du trägst uns jetzt das Gedicht vor? Ja, für Julius. So, genau. Ganz klar. Waldorf, Pädagogik, Bundesliga, Ruhrgebiet und Sophie. Und das Stichwort kam von dir, wachstumsfördernde Poesietapete. Das ist auch gleich der Titel geworden. Schön. Und du musst dir das jetzt als Tapete denken, ja? Also man kleistert hinten. Meinst du mich ran. Oder meinst du Elisabeth? Nein, Elisabeth natürlich. Ach so. Wenn du mich anschaust. Ja, klar muss ich dich dabei anschauen. Wenn Elisabeth du mit Elisabeth ist ja nicht sprichst, da. Schau woanders hin. Du hast den Bildschirm. So, also pass auf. Und da musst du dir das als zeitübergreifende Tapete denken, ja? Und auch ein bisschen, sagen wir mal, Philosophie bei denken. Also viel zu viel Sophie wird Philosophie oder irgend sowas in dieser Richtung. Und dann geht's wieder zusammen. Und bei Waldorf musst du immer den Wal denken, ne? Und den Wall. Also wir sind immer so ein bisschen nach Mittelalter. Hexen waren zur besten Gotik, Waldorf P und Dorfwall Godik. Dioxin zum Abendschmaus in Riga und als Verzierung streifenweise Bundschuh, Bundesliga. Ruhrgebiet am Zahn der Zeit, Ruhrgebiet, wo nix geschieht, weit und breit, förderhin und nie fehlt am Ja das Doch und dann das So und nichts anderes als So. Vieh. Ja, mehr war das nicht. Sorry. Aber wie gesagt, der wunderbare Reiz ist jetzt ja, dass es durch dieses Vorlesen... Jetzt hat Elisabeth Beifall eingespielt, oder? Was war denn, Elisabeth? Das war ein Applaus. Das war ein Applaus, ja, genau, ja. Das Schöne ist ja, dass es Elisabeth zugeschickt bekommen. Und dann, wie gesagt, dann entdreht sie sich gar nicht. Elisabeth, du bist zufrieden mit dem Gedicht? Ich bin total beeindruckt. Ja, ja, nur als Angebot, ja. Also Wall gibt es also ja auch noch die Nute, die Rute, die Kute, die, also ja. Immer nur als Angebot. Man merkt, also man merkt schon, muss man der Hörerschaft auch nochmal sagen, das sind jetzt hier keine so Kindergedichte, nicht so Kinderpalle. Nee, das haben wir ja verlassen. Mit Stanislav ging das los. Also der um sechs ja kommt die kleine Hexe abstrakt oder irgendwie sowas oder so. Ist es nicht, sondern nee. Hat schon... poetische Rätselqualität. Man kann da sitzen und sich betören lassen vom zauberhaften Klang der Worte ja, von Peter zum Beispiel, und kann sich aber auch den Kopf zerbrechen. Kuttner, jetzt mal wirklich, jetzt mal ehrlich. Aktuelle thematische politische Sachen, kannst du dir eine Raufasertapete mit dem Gesicht von Juschenko oder wie der heißt vorstellen? Dem Dioxin gefährdet. Also, wenn ja? Eben gerade eher eine Raufasertapete, ja, oder? Eine Raufaser. Ja, genau. Und das meine ich, das schwingt ja auch ein bisschen mit, ne? Die Raufaser schwingt mit. Genau. Ja, das sind raue, faserige Zustände in Russland, würde ich mal sagen. Elisabeth, ich würde mal sagen, du musst jetzt eigentlich glücklich sein. Ja, Kuttner? Ja? Du würdest mich noch mehr beglücken, wenn du in mittelhochdeutscher Schrift auch noch drauf unterschreiben könntest. Das macht er jetzt. Kann ich das nicht. Hat sich jetzt hier so eingebürgert. Ich mach drei Kreuze drunter. Das Papier flattert wieder von selber zu ihm rüber. Gut. Man müsste das aber mal sehen. Aber ich schreibe auch hin, für wen ist es? Für Julius? Selbstliegendes Papier. Ja, ja, schreib ruhig für Julius. Für Julius. Ich habe aber, echt nicht so eine schöne Handschrift wie... Babazine, ja, ich habe ihm schon sehr viele Autogramms gegeben damals, als noch Autogramm, also noch, weißt du? Ja. Du kannst ein rotes Herz drum machen. Nee, mache ich nicht. Das ist mir, weißt du, was er jetzt gemacht hat? Der hat einen Stempel drauf gedrückt. Ich setze nur in Klammern runter. Der hat einen Stempel drauf gedrückt. Quatsch, stimmt nicht. So, Elisabeth, du bleibst hier schön in der Leitung. Der Kollege Sedelke nimmt deine Adresse, schreibt deine Adresse auf den Briefumschlag. Und dann wird dir gleich zugeschickt, sodass sie zu Weihnachten noch da sein könnte. Und grüßen darf man bei dir ja nicht. Nee, tschüss Elisabeth. Okay. So, Peter. Hätte ich jetzt mal, aber wirklich, jetzt bei den Stichworten Bundesliga Ruhrgebiet Sophie und Waldorfpädagogik hätte ich das schon gerne mal gewusst, wen sie grüßt. Warum nicht so ein Julius? Nee, ach so. Naja, wahrscheinlich. Naja, aber wir werden im Radio gegrüßt. Die alle, die mich. Die 8a und alle, die mich kennen. Nein. Doch, ist immer so. Elisabeth doch. Ist da anders. Meinst du? Das habe ich schon rausgehört. Ja, Elisabeth wäre vielleicht anders gewesen, aber jetzt ist es irgendwie auch zu spät. Ja. Oder? Nee, wir müssen ja weiterkommen. So, wie machen wir das? Willst du jetzt erstmal eine Pause haben oder was? Du musst wirklich. Nee, los, weiter. Ansagen. Echt? War da ganz schön. Ich möchte jetzt auch wieder mal sowas mein richtig so. Lieber die Jingle Scholli. Bell, Jingle Bell, da, wie geht die, hier da. Jetzt? Wir haben hier jemanden, der ist. Oh Gott, wenn der überhaupt noch da ist. Mhm. Kai? Ja. Unglaublich, du bist echt noch da? Ja, klar bin ich dran, auf jeden Fall. Peter, weißt du, wie lange der wartet auf ein Gedicht von dir? Der war jetzt 36 Minuten, stand in der Warteschleife hier. 36 Minuten. Ja. Was meinst du, wie lange wir gewartet haben damals auf den Untergang der DDR? Bloß mal so. Naja. Ja? Überhaupt nicht. Idiot. Überhaupt nicht. So, Kai. Ja. Müssen wir es aber schnell machen. Und du rufst aber auch noch von ganz weit weg, also von der Bergschule, nehme ich an. Was? Bergschule? In Freiberg. Wie heißt die denn da? Da gibt's doch so eine Bergarbeiterschule, da kann man da, glaube ich, Wismut studieren oder irgendwas. Oder irgendwann unterirdisches. Nicht? Ja, Bergakademie. Bergakademie, genau. Ja. Bist du Bergakademiker? Nein. Ach so, hast du aber Glück, weil Zinnig ist ein Flachländer. Ja, aber. Ja, der entsichert sofort den Revolver in der Tasche, wenn er gewissermaßen geografische Erhöhungen über 1,42 sieht. Ja. Das ist eine Provokation, das wa? Kann ich da nicht mehr überschauen. Ja, genau. Ja, so habe ich es jetzt ja nicht direkt gemeint, aber lacht da natürlich nahe. Ja, die Ebene, da kann man wenigstens noch lang hinhauen. Aber genau. Ja. Kai, du hast ja jetzt aber auch das Vergnügen gehabt, hier schon eine Weile zugehört zu haben. Ja. Ja? War denn schon das eine oder andere Gedicht darunter, was du selber irgendwie auch gerne gehabt hättest? Ja, das Ausgefallene. Das Ausgefallene, das Abstrakte das meinst du? Ja, das Abstrakte. Okay, mit dem Schnatzeln da. Mhm. Naja. Das war schon mal sehr gut. Na, kick mal einer an. Eine, zwei. Ja, so, naja, so, nee, sehr gut, hat er gesagt, eine Eins. Eine zwei. Ist eine Eins. Ist eine Eins. Ich verstehe das neue Schulsystem. Ja, ja. Naja, ist egal. Ich weiß immer nicht, was 6 ist. Früher war mal 1 bis 5. Das ist 1 sehr gut, 2 gut, 3 befriedigend, 4 unbefriedigend, 5 scheiße. Sex ist total kacke. Ja. Total spring aus Fenster, Bengel. Eigentlich oder? Muss ja das schon ja. Die ganze Klasse ja, sich ja, abwenden. Aber Kai ist ja deins auch nicht mehr. Schule, oder? Nein. Was machst du so? Ich mache Holzverarbeitung. Hm? Holzverarbeitung? Ja. Ja, das ist doch schön. Was heißt denn Holzverarbeitung? Dass du ja. So Sägespäne machst oder was? Nein, ich mach Möbel und so. Ja. Möbel? Ja. Boah. Hm. Das ist ja nicht schlecht. So, aber ach ja, darum geht's ja jetzt ja nicht. Sondern du willst dir nicht für deine Freundin haben. Genau. Muss da, soll da der Name drin vorkommen? Ja. Echt? Na klar. Und wie heißt sie? Katrin. Mit TH? Nein. Gut. K-A-T-R-I-N. Okay, hab ich. Hat er. Noch weit? Ja, nee, klar. Kriege ja auch über Kopfhörer. Noch weit. Kai. Hm? Kai und Gerda, Schneekönigin. Eissplitter. Das haben so viele, Mann. Das wieso denn? Natürlich, ja, ist doch naheliegend. Abgedroschen, nein. Abgedroschen. So, also sollen die dicht für Katrin sein. Ja. Damit sind wir jetzt noch nicht so weit. Hm. Weiter. Welche Art soll es denn sein? Eher ein kurzes Knackjetzt sich reimnet oder ein langes philosophisch nicht reimnet oder ein langes philosophisches, was sich reimt oder ein kurzes Knackjetzt, was sich nicht reimt? Ja, das Vorletzte war. Was war denn jetzt das Vorletzte? Nee, aber ich habe gedacht, wenn man 40 Minuten auf der Warteschleife ist, da hat man ja. Einen Stichpunktzettel, der bis zu 7 kleine... Ja, dachte ich aber auch, oder? Ja. Das ist jetzt nur so purzelt. Ja, und aber dann kommt nicht. Und er ist wahrscheinlich nicht mal sicher, ob es wirklich für seine Freundin ist und ob die wirklich Katrin heißt. Was? Na, aber sonst fällt dir nicht ein. Du sollst jetzt schön die Rahmenbedingungen für eine Sicht formulieren. Ja. Gesichtedicht. Gewicht. Gericht. Naja, los. So, Kai. Das kann doch nicht wahr sein. Kai, 40 Minuten. Jetzt hat wahrscheinlich, jetzt Schlafenszeit. Jetzt ist Mutti gekommen. Ja, oder? Hat sie gesagt, Junge, Mensch, also. Meinst du, dass der Heimleiter gekommen ist? Ja. Und jetzt auf die Telefongabel gekloppt hat? So, was Holzverarbeitung war. Ach, wir spielen jetzt hier erstmal eine Musik. Du machst mal eine Pause, du gehst mal ins Fenster und rufst eine Zigarette. Sonst wird es hier nicht mehr. Ja. So, ich mache hier nochmal eine schöne Musik. Richtige Musik. Wie bitte? Da eine richtige Musik, da kann man jetzt mal irgendwie ganz genau zuhören und denken, ach, kick mal inne an. Ja, Tonsteine Scherben haben jetzt ja, jetzt gibt's ein Best-of-Album von denen, wo dann Songs aus 15 Jahren, 18 Songs aus 15 Jahren, wo dann nochmal so die Klassiker alle drauf sind und dann nochmal ganz ordentlich sauber abgemischt. Und es gibt ja nicht viel Liebeslieder aus der klassischen Seite von Tonsteine Scherben. Was mich total beeindruckt hat, ist, dass dieses Doppelalbum Keine Macht für Niemand so richtig volle Pulle, keine Macht für Niemand anfängt und dann mit einem wunderschönen Liebeslied endet und zwar mit dem hier. Von dir. Weißt du jetzt, dass du frei bist? Weißt du jetzt, wer du bist? Weißt du jetzt, was du tun willst? Ich bin nicht unter dir, ich bin nicht über dir, ich bin neben dir. Ich hab Zeit, denn ich liebe dich. ich hab Kraft, denn ich liebe dich. Du machst mich stark, du gibst mir Kraft, du machst mich groß. Jetzt erst weiß ich sicher, wofür ich geboren bin. Komm, schlaf bei mir. Komm, schlaf bei mir. Komm, schlaf bei mir. Komm, schlaf bei mir. Schlaf bei mir. Schlaf bei mir. Schlaf bei mir. Schlaf bei mir. Tonsteine Scherben. Ja, wir haben ja Quatsch im Studio gemacht, kann ich jetzt mal nicht erklären. Wenn Fritz in Wedding, dann 102,6. Fritz Info. 23.32 Uhr, das Wetter, nachts gibt es kaum Wolken und es bleibt trocken, das bei Tiefstwerten zwischen minus 5 und minus 9 Grad. Morgen fängt der Tag erstmal richtig schön sonnig an, erst am Nachmittag wird es bewölkt. Die Höchsttemperaturen erreichen dann zwischen minus 1 und plus 2 Grad. Die Meldung mit Grisha Sedelke. US-Präsident Bush will im Februar nach Deutschland kommen. Es ist die erste Auslandsreise nach seiner Wiederwahl. Der Sprecher des Weißen Hauses, McClellan, kündigte an, Bush wolle über den Kampf gegen den Terrorismus und über die Verbreitung der Demokratie sprechen. Bei dem blutigen Anschlag auf ein US-Militärcamp in der nordirakischen Stadt Mosul sind 19 US-Armeeangehörige sowie 3 weitere Personen getötet worden. Das berichtet der US-Nachrichtensender CNN. Er berief sich auf einen Militärsprecher. 57 weitere Personen seien verletzt worden. Im Irak sind heute noch 2 französische Journalisten nach 4-monatiger Entführung wieder freigekommen. Die Berliner Flughäfen sind weiter im Aufwind. Im November wurden rund 1,2 Millionen Fluggäste gezählt, fast 13% mehr als im Vorjahresmonat. Am besten schnitt der Flughafen Schönefeld ab. Grund dafür ist laut eines Flughafensprechers der Boom der Billigflieger. Hessen führt als erstes Bundesland ein gesetzliches Rauchverbot an Schulen ein. Ab dem 1. Januar gilt in allen Gebäuden und auf allen Schulgrundstücken absolutes Rauchverbot. Ab August drohen Schülern und Lehrern dann sogar Strafen, wenn sie beim Rauchen erwischt werden. Der Verkehr auf Fritz, diesmal machen wir alles richtig, es gibt keine Meldung. Ihr hört sie, ihr mögt sie, dann wählt sie. Fritz, die Musik. Ihr bestimmt sie und wählt eure Lieblingssongs in die 20 plus 1, eure Fritz Charts. Letzten Sonntag auf der 3. I tell them that I'd rather die. Auf der 2. Und auf der 1. Änderungsvorschläge? Fritz.de 20 plus 1. Eure Fritz Charts. Jeden Sonntag von 12 bis 14 Uhr und im Radio. Fritz. So, Kinder, bei der folgenden Musik hört mal jetzt genau zu und schätzt mal, ob die fetzig ist oder ob ihr euch nur dran erinnern könnt oder ob die toll ist oder irgendwas. Hat nämlich eine Bedeutung. Hört mal genau hin. We'll be right back. Schwachen macht frei, das geht voran. Space im Fall noch Inseln, vergessen macht frei, das geht voran. Berge explodieren, Schuld hat der Präsident, das geht voran. Schuld hat der Präsident, das geht voran. Sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So zu eben gespielten Musik will ich gleich ein Wort verlieren, noch nicht sofort. Erstmal euch hier nochmal begrüßen, Sprechfunk schon, aber eben der letzte Sprechfunk vor Weihnachten, der ist immer ein Geschenkesprechfunk und nicht irgendeine Geschenkesprechfunk, sondern ein Gedichte-Geschenksprechfunk. Dazu habe ich hier inzwischen, glaube ich, zum sechsten oder siebten Mal Peter Wawrzynek eingeladen, ja. Schriftsteller. Ja. Dichter und Zahlen und Zahlenneurotiker. Zahlenneurotiker, Zahlenfetischist. Ja, 19. Fällt 19. keinem was ein. Also zum Beispiel 19 mal 19 ist 361 und 361 Akupunkturpunkte kennt die chinesische Akupunktur. Echt? Ja, mehr nicht. Aber auch nicht weniger, 361. Und 19 Hinrichtungswagen fahren zurzeit durch China, um auch alle, die hingerichtet werden sollen, außerhalb von Peking. Das ist ausgedacht? Nein. Wie kommst du da drauf? Die haben 20 bestellt, eins zur Reserve und 19 fahren rum. Echt? Ja. Gut. Das ist immer 19. Du musst mal Fußballspiele gucken. Die Wunderdinge kommen sind doch Nummer 19. Ach so. Die Nummer 19. Echt? Ja. Gut, na mach ich jetzt. Na, wer hat angefangen mit der Nummer 19? Naja, jedenfalls bist du jetzt hier nicht als Zahlentheoretiker engagiert, sondern als Dichter. Wir haben Kai verloren. Das heißt, verloren. Man kann hier anrufen, gibt ein paar. Wieso denn Kai verloren? Kai ist da draußen. Weg. Ich hatte mir gerade irgendwas von Katrin. So, und ich wollte noch mal was kurz zur Musik sagen. Ja. Ich wollte jetzt erstmal erklären. Also, wer heute hier anruft, der soll sich selber erstmal Gedanken machen, für wen er was für ein Gedicht braucht. Und dann würdest du ihm das liefern, wenn er aber auch ordentlich ein bisschen was vorlegt. So, um der eine oder andere. Poesie. Genau, der eine oder andere hat es unter euch gemacht. Da gibt es Leute, die warten schon. Weil ich wollte noch mal zur Musik sagen, das war unüberhörbar. Fehlfarm von ihrem ersten großen klassischen Album Monarchie und Alltag. Die spielen am Heiligabend um 22.30 Uhr in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Wer also nicht so ein Weihnachtsfan ist oder für wen dann um 10:30 die Bescherung schon vorbei ist, könnte dann in die Volksbühne gehen und sich da ein ich war beim letzten Fehlfarbenkonzert, da saß Trittin dann unten zum Beispiel. Also schon etwas bizarre Mischung, aber ein tolles Konzert gewesen. Nicht so ein Revival-Ding, wie wenn Smokey oder weiß ich wer irgendwie nochmal auftritt, sondern schon relativ lässig. Dazu würde ich unter dieser Telefonnummer hier, unter der Bekannten... Ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Ja, ja, ein paar Karten verlosen. An der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Genau, und zwar sechsmal eine Freikarte. Wer jetzt anruft, der Kollege Sedelke nimmt da eure Adressen auf. Ansonsten haben wir jetzt hier in den Leitungen schon noch drei Gedichtkandidaten, von denen der Robert. Hallo, bist du noch da, Robert? Hallo? Nee, der. Hallo? Nee, der hat aufgegeben. Verständlich. Ich sage nicht, wie lange der gewartet hat. Hallo, Christian. Hallo. Ja, oh Mann, grüß euch, guten Abend. Tut mir echt leid. Du hast ja auch ewig gewartet, oder? Ja. Ich denke auch so eine halbe Stunde. Ich habe eben schon so bei Tonsteine Scherben, ja, ich gedacht, jetzt hole ich mir einen Schlafsack hinten aus. Ein bisschen über eine halbe Stunde, ja, wenn hier die Uhr richtig geht. Naja, ja, aber immerhin. Das ist natürlich. Eben. Und wann kriegt man die Möglichkeit, dass aus der Not geholfen wird mit einem Gedicht? Das ist super. Genau. Und ich meine, das ist Bückware praktisch. Also, ja, genau. So, ja, also das ist nicht, liegt nicht so rum. Da kannst du jetzt nicht irgendwie zu Saturn fahren und ach, da würde ich jetzt schnell nochmal Geiz ist geil ein tolles Gedicht haben, sondern das ist handgefertigt. Fast, genau. Wenn du drauf anlegst, so ein Mund geschrieben. Aber wollen wir nicht machen, aber die wird so, der Mund von Wawazinik ist so undeutlich. Gut, für wen brauchst du denn jetzt hier Gedicht? Ich brauche für meine Familie ein Gedicht. Ich weiß, es wird wahrscheinlich eine besondere Herausforderung für Peter, aber ja, ich versuche es ganz schnell und kurz dann auch zu beschreiben. Super. Ich habe ja jetzt genug Zeit zum Überlegen gehabt. Ja. Okay, also, sonst hatte ich Weihnachten immer so Sachen wie Hörspiele oder habe mir irgendwas einfallen lassen. Dieses Jahr bin ich richtig schlecht und habe so gar nichts in den Händen, deswegen möchte ich ein Gedicht zum Vortrag bringen. Dafür bräuchte ich das dann. Ach so, du hast sonst immer so Kulturprogramm gemacht? Ja, schon. Also also zumindest habe ich mir mal irgendwas einfallen lassen. Also es ging sogar mal so weit, dass wir ein kleines Theaterstück hatten, aber dieses Jahr ging gar nichts irgendwie. Ja, und jetzt hättest du gerne von Peter ein Gedicht, was du dann da deiner Familie quasi schenken, aber vortragend schenken kannst. Ich sehe das schon quasi vor mir. Ist schon, ja? Ja. Echt? Willst du noch ein paar Stichworte zur Familie haben vielleicht, Peter? Notnagel oder Hilfestellung oder Krücken. Ja, das ist irgendwie schon klar. Ja. Das ist ja die Situation. Ja. Okay, kurz zu den Personen. Jo. Okay. Es gibt vier Kinder dabei. Justus, Berenike, Jonathan, Magdalena. Der kleinste, Blues Brothers, die Hüte. Das ist zum kleinsten, also zu Justus. Mhm. Zu Berenike, Blumen... Schriftsteller Sommerwiese. Das war, wer war das jetzt? Die. Das war die zweitkleinste. Berenike, genau. Aha. Ach, die Namen sind wahrscheinlich gar nicht so wichtig. Doch. Berenike war aber, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was war die? Berenike, die zweitkleinste. Genau. Sommerwiese, Schriftstellerin oder Bücher und Blumen. Das ist das Wichtigste. Aha. Und was war denn bei dem Kleinsten nochmal? Wer war das, Julius? Blues Brothers. Und er nennt sie einfach nur die Hüte. Er konnte sich früher den Namen von Blues Brothers nicht merken. Ah, er hat immer zu Blues Brothers getanzt. Gut. Und Jonathan? Jonathan ist der Wissenschaftler. Das, wenn nicht das schon einer gemacht hätte, würde er nochmal zum Mond fliegen. Mhm. Ah ja. Und jetzt die Große oder der Große? Ja, das ist Magdalena. Ah, Magdalena. Ja. Schauspielen und französisches Chanson. Und Clown ist ganz Clown wie die Raben. Nein, Clown mit O-V-N. So, schade. Ja, aber wenn du es vorträgst, merkt doch keiner. Clown wie die Raben, das würde bei mir dann hinkommen. Aber ich schreibe ja nicht, ich will ja kein Gedicht für mich selbst. Ah ja. Französisches Chanson. Yo. Mensch. Peter, meinst du kriegst es hin? Ich hab's jetzt einfach so stehen. Das kommt ja nun wieder auf die nächste Musik an. Ne? Das ist ja, die Musik ist ja auf wieder. Die Musik, die jetzt spielst. Die du jetzt da, ja, klar. Und die ist schon richtig. Ich meine, da ist ja der eine oder andere biblische Name dabei. Und selbst wenn du es nicht wüsstest, was für ein Thema hättest du denn jetzt dieses Weihnachten, dass du eigentlich jetzt irgendwie gar nichts weißt, aber wenn du es jetzt wüsstest, was für ein Thema hättest du, ich meine, womit hättest du dich selber überrascht und hättest gesagt, oh ja, das ist ja einfach. Für mich jetzt? Ja, diese vier Namen oder die vier, um das alles unter einem Hut, unter die Hüte zu bringen. Das war nicht schlecht, eben unter einem Hut und die Hüte. Also ich meine. Ich habe es, glaube ich, schon gesagt, als ich angerufen habe. Stoppt das TV, stoppt die überfettete Butter oder irgend sowas. Also das muss ein Motto sein. Quasi. Ja, stoppt das nichts in der Tasche haben. Stoppt Nein, für die Ende Menschen. Mit der Armut. Genau. Ende mit der Armut, ja, oh, das ist gut. Das ist gut, das passt auf unsere Familie, das ist klasse. Ende mit der Armut und trotzdem immer gut drauf, ja. Immer lustig, immer froh wie der Mops im Paletto. Ja, super. Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heiteren Stunden nur. Ja, oh, ja, ja. Sonne im Herzen und Zwiebeln im Bauch, genau, ja. So. Okay, das ist fertig. Aber Zinek, ich mach dir hier aufs schärfste Konkurrenz, oder? Da ja, kommt man, ja, man kaum noch mit. Ich hol gleich meinen Lötkolben raus und mach hier einen Haxen abkratzen an die aber, Studio. Aber da hast du deine Schularbeiten aber gut gemacht. Das ist ja alles bis jetzt Heinz Erhardt. Man Heinz weiß es einfach, mit wem du einschätzt. Wie machst du der Mops im Palito oder so? Nee, das ist alt, das uralt Heiden? Berlin. Das ist uralt Berlin. Echt? Berlin, das ist Berlin. So. Okay. Christian. Gut. Hm? Peter, dir reicht erstmal? Ja. Das sind die Kinder. Nee. Ach, und jetzt kommt noch die Olle dazu, oder was? Nein. Nee, auf. Oh, warte, jetzt aufs okay, nur die beiden Eltern. Und was ganz wichtig ist, die Oma, die ist da dieses Weihnachten. Die muss angesprochen werden, sonst das geht gar nicht. Ja. Da bloß Ballett und Flügel. Aber nicht hier Engelsflügel, sondern der Flügel, spielend. So. Und die ist 90 und die muss ich erwähnen, das geht nicht ohne. Das ist auch eine ganz liebe, das ist die wichtigste Person. Soll ich noch in Karlauer, in Rinn-Karlauern? Oma Scharif? Ja. Wollen wir sie Oma Scharif nennen? Darüber würde ich prima beeiern. Siehste! Den sie hat sie wahrscheinlich noch, den hat sie noch garantiert nie persönlich gekannt. Den hat sie, genau. Okay, dann Peter, reicht das? Mhm. Das scheint mir aber eine rechte Herausforderung. Da musst du wirklich eine schöne Musik machen. Ist irgendwie, ja, mach ich. Ja, und da kannst du auch danach noch Nachrichten dir einfallen lassen. Genau, das dauert ein Weilchen, oder? Okay, lass doch mal schon deine Adresse hier, weißt du? Da. Gut. Naja, ich mache hier erstmal eine Musik. Okay. Jeff, wieder auch ein bisschen Stefan, Christian, bis gleich, wa? Ja, alles klar, bis gleich. Okay, ciao. Jeff Buckley, das ist jetzt heute total, ich weiß nicht, sind die Karten schon weg? Keine Reaktion vom Kollegen Sedelke? Naja, ich nehme mal an, dass sie weg sind. Sind die Karten weg? Nee. Noch nicht? Noch kann man anrufen quasi? Sind noch ein paar Irrläufer wahrscheinlich unterwegs. Jeff Buckley, Wawazinek dichtet. The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew you. And she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew the

euch, wenn ihr nur genug Anhaltspunkte gibt, zu einem letzten Weihnachtsgeschenk verhilft, der euch einen personengebundenes Gedicht für einen Menschen eurer Wahl schreibt. Er ist gerade schwer am Arbeiten und schreibt einen Familiengedicht für Christian, in der die Oma, 4 Kinder und Mama und Papa bedacht werden sollen. Eine Aufgabe, die so leicht nicht zu bewältigen ist. Christian Wawelzinek schreibt immer noch. Und ich würde ihn ungerne in seinem gerade sieht extrem schöpferisch aus, ihn dabei ungerne stören wollen. Das ist echt wie der Denker von Rodin. Ich weiß nicht, ob du dir davon ungefähr ein Bild machen kannst. Natürlich etwas gedrungener und mit Kopfhörern auf dem Dings, aber doch von der gleichen Imposanz und Eindrücklichkeit eigentlich. Ich würde jetzt Herrn um ihm dann, also erstmal, die Karten sind weg. Wer jetzt in die Volksbühne gehen will, Heiligabend, 22.30 Uhr, müsste den Eintritt selber bezahlen. Aber das dürfte zu verkraften sein. Ich weiß jetzt nicht genau, was das kostet. Würde aber gerne den Zusammenschnitt, um Wawelzinek weiter die Länge zu heben, zu dichten, den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David spielen. Du hast hoffentlich nichts dagegen, Christian? Überhaupt nicht. Nee, ist ja im Dienst, ist ja in deinem Interesse. Eben. Ja, okay. Kann ja nur gut werden. Genau, Wawelzinek schreibt weiter. Du musst also noch ein Weilchen ausharren. Die anderen, die in der Warteschleife hängen, wie Sarah, Dirk und René, müssen eben auch noch einen Moment warten. Herrscht irrer Andrang hier. Kann man nicht machen, aber ihr kommt alle noch zu eurem Gedicht. So, Christian, Christian, bis gleich. Jo. Jutsch. Wir hören jetzt den Zusammenschnitt der letzten Sendung von David. Ihr wisst, der schneidet die Sendung mal mit, nimmt dann meinen Part, meine Ansagerei dabei raus und strickt darum immer ein bizarres Hörspiel. Wer genau hinhört, wird erkennen. Hier wisst ihr, Ähnlichkeiten mit Bernd Göke, Heinz Hagedorn und so. Die Figuren, die da auftauchen, sind dann die anderen, sind alle immer von David gespielt, was man so unmittelbar nicht glauben sollte. Er bosselte dann quasi zu Hause immer auf dem Computer zusammen, hört sich dann aber sau professionell an. Mich beeindruckt es immer wieder. Und nicht nur, dass es so schicke Hörspiele sind, sondern es sind auch schicke Hörspiele, die dann so zusammenhängen und Folge von Folge von Folge, Folge auf Folge auf Folge bilden. Inzwischen sind wir bei der 9. Folge des asozialen Staates. Hier der Zusammenschnitt von David. Der asoziale Staat in die Zukunft. David, ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als er mich davon überzeugt hat, besser meinen Job bei Karstadt an der Kasse zu schmeißen, um mit ihm gemeinsam einer glücklichen Hartz-IV-Zukunft entgegenzublicken. Was allerdings stilecht von obligatorischen Verhaltensstandards begleitet sein will. Also trafen wir uns vor der Debeszentrale, um uns von selbiger hinunterzustürzen, als uns jedoch plötzlich unser alter Freund Bernd Göke auf Jürgens Handy anrief, um uns mitzuteilen, dass er eine Kneipe aufmachen wolle. Und wir verabredeten uns spontan in einer namens Pipapo in Schöneberg, tranken Bier und aßen Oliven, als Jürgen auf einmal anfing zu lispeln, was vermutlich am zugesetzten Eisen-2-Gluconat der Ölbaumfrüchte lag. Und außerdem stellte sich heraus, dass Bernd ein arbeits-, aber nicht mittelloser Gebäudereiniger war. Kann man über Gebäude reinigen? Ja, aber wieso willst du da jetzt auch noch eine Kneipe aufmachen? Ich bin doch ja nicht ausgelastet, wenn ich arbeitslos bin im Winter. Ja, aber da würde ich doch wegfahren und relaxen, wenn ich es mir leisten könnte. Fährst du im Winter immer schön weg, dann da, wo Sommer ist? Ja, ich nicht, aber ich kann es mir auch nicht leisten. Außerdem muss man ja, wie gesagt, die deutsche Wirtschaft ankurbeln. Naja, und sei es auf Kosten des Staates. Ja klar, aber so sieht es doch aber aus. Eieieiei. Lump! So denn? Also Lump würde ich jetzt nicht gleich sagen wollen. Muss doch jeder sehen, wo er bleibt. Strauchdieb! Ey komm, Strauchdieb ist auch fies. So was ist denn Strauchdieb? So ein Bruder Leichtfuß. Das stimmt doch gar nicht. Kommt aus dem Griechischen. Soll wohl die wahr sein. Strauchdiebe sind Nepper, Schlepper, Bauernfänger, Wegelagerer, sowas. Lauspuff. Jetzt wird man hier nicht ausfallen. Ja, man kann es übertreiben. Palodri, Schlawiner, Strauchdieb. Und mit Schimpfwörtern beschimpfen machen nur Leute, die keine Argumente haben. Wenn es wird. Das ist ja nun auch kein Argument. Oder Gammler oder Halbstarker. Außerdem nennt man die Gastronomie. Oder Korinthenkacker. Hör mal, das darf doch wohl nicht wahr sein. Wurst. Hey Mann, wie wär's, wenn wir ein bisschen Karten spielen, um die Stimmung ein bisschen aufzulockern? Ach, das ist ja keine schlechte Idee. Wie wär's, wenn wir ein bisschen pokern? Ja, ist auch eine gute Idee. Okay, Jürgen, du gibst. Gut. Aber erstmal mischen, dass hier nicht beschissen wird. Sag mal, du kannst ja nicht richtig mischen. Ist doch egal, es reicht doch. Dein Bad ist nicht richtig sauber. Was? Bestimmt sind doch ein paar Olivenreste drin. Darf doch mal nicht wahr sein. Ich geh mal eben Pullertaschen mal aus. Ja. Sag mal, du mischst die Karten überhaupt nicht, du sortierst die nur um. Nicht! Was machst du? Kassettenblender. Oh Gott, jetzt ist hier alles verschwunden. Soll wohl wahr sein. Hilfe, Hilfe. Kann doch so ungeschickt sein. Hilfe, David, komm noch mal. Hilfe, Hilfe. Was ist denn los? Oh, oh, oh, oh. Was hast du denn mit den Karten gemacht? Die Karten sind weg. Ja, mein Gott, sie liegen auf dem Boden. Kannst du ja wohl wieder aufheben. Ach, guck dir doch mal an. Die sind da jetzt teilweise völlig zerknickt. Da kannst du doch nicht mehr mit spielen. Kannst ja gleich mit den zickten Karten spielen. Scheiße, wie ist denn das passiert? Ja, nur so. Die haben doch bestimmt noch mehr Karten hier. Ah, auch peinlich, oder? Wie jetzt? Na, peinlich. Ja klar, was soll man denn da sagen? Geben Sie uns mal bitte noch ein paar Karten zum Kaputtmachen. Meine Scheiße. Aber wäre schon schön, wa, wenn... Na, was machen wir denn jetzt? Ja, wir sind ohne, was willst du denn machen? Na, irgendwas im Zeitvertreib. Na, wir sind ohne immer raus. Wieso denn rausgehen? Wir waren doch gerade erst raus. Da musst du irgendwie auch Kneipenunterhaltung geben hier. Gibt's nicht. Na klar. Ach, muss doch. In Berlin. In Portugal zum Beispiel läuft in Kneipen grundsätzlich der Fernseher. Genau, und da essen sie auch Muscheln. Wann hast du das letzte Mal Muscheln gegessen? Neulich in Hamburg. Ich war neulich auch in Hamburg. Die waren aber eklig. Und dann bin ich wieder zurückgefahren. In Portugal isst man übrigens genauso gerne Schnecken. So sieht's aus. Ja, ja. Ach, total eklig. Ach, musst mal Austern schlürfen. Kenn ich doch. Das ist erstmal eklig. Austern finde ich schmecken total gut. Aber schmeckt doch gut. Schmeckt so ein bisschen seetangwassermäßig. Na warte nur, eklig oder gut? Der asoziale Start in die Zukunft. Nächstes Jahr, nächster Teil. Nicht schlecht gesagt, nächstes Jahr, nächster Teil, weil wir hören uns sowieso erst am, weiß nicht, am 10. Januar, 11. Januar oder irgendwie so weit wieder, weil ich jetzt irgendwie über Weihnachten nichts mache und dachte, die erste Sendung nach Silvester, Mann, so verkaterte Sendung, macht da auch keinen Spaß, hört sich nicht schön an, also setzen wir nochmal eben aus und dann, wie gesagt, 11. oder irgendwie so, 10. 11., was ist ein Dienstag, da hören wir uns dann wieder. Mann, Schappi, du dichtest immer noch, oder? Bist du, oder was? Was ist jetzt? Ich will ja, dass er ganz schnell arbeitet. Also. Bist du jetzt fertig? Ja. Ja, echt? Dann schalte Christian dazu. Ja. Christian! Oh je. Ja, der Meister hat sich ja gar nicht mehr gesund. Der Meister ist okay, fertig. Auf, aber wie gesagt, du kriegst das ja zugeschickt, das ist ja gar nicht schlimm. Okay, Peter, ich krieg ein schlechtes Gewissen. Christian, pass auf, ich mach's nur als Anregung und dann musst du selber noch die ganze Familie, da musst du den Justan, Jonathan, Berenike, ne? Berenike. Schwieriger Name, okay. Und Magdalena, die musst du jetzt alle sofort heute Nacht noch wecken. Die haben keine Schlafruhe mehr. Du hast da eine Idee und die ist nicht von dir und deswegen helfe ich. Also, okay. Ich lese was, nur vor. Kannst du mal kurz sagen, was diese rätselhaften Worte jetzt bedeuten sollen? Weil das jetzt einfach Theater ist. Euphorisches Theater. Oh, ja? Oh, das also ist aus der Not geboren. Also, na gut, ich halte mich raus. Oma so lieb, Taschendieb. Das ist einfach so. Das ist schon mal so, ein guter Anfang. So. An dieser Stelle wäre was gekommen. Ihr wisst, ein Spiel, ein Stück. Aufgeführt durch mich. Wunderbar, wie jedes Jahr. Ich sag's frei heraus. Es tat mir nichts gelingen. Ich hat mich übernommen haben, ich tut mich übernommen müssen, beim von der Muse sich lassen küssen. Innerlich bin ich zerrissen. Drum lass ich ehrlicherweise euch alle wissen, hier steh ich da und kaum selbst vor, als Fritzens letzter Gesang. Es sei dem Kuttner Dank und auch des Peters Tun und Jonathan, der durch Blue Moon nun doch noch den Mond beblühen kann mit einer ganzen Sommerwiese und Blümlein schön fein drin für den Rücken der Schriftstellerin, die ewig singt und singt Chansons französischer Art. Nun stehe ich hier und seht mich wanken, bei mich für alles zu bedanken, nur nicht bei mir, was beiträgt zur Güte der blumigen Brüder samt blumiger Hüte. Und ist's Ballett dabei, fehlt auch an Zügel, es nicht fürs Takte am Flügel, schon schweigen ehrfurchtsvoll die jungen Leute, schon schweigen wir im Hier und Heute, als Frau, als Kinder und Kinderschar, so still wird's hier, wie's nie vorher war, durch mich und mein Beisein. Wie wunderbar, o Großmutter, du bist wenigstens 90 Jahre. Das war unglaublich. Ja. Das war mein unglaublich. Lieber. Das war die beste Faustinterpretation, die ich bisher gehört habe. Oh, genau. Wow, wow, auf wow, der wow. Höhe echt? Bewegt sich's. Super. Mein Lieber, da hast du aber dann zu tun. Das ist der Hammer, wenn ich das auswendig lernen muss. Oh Gott. Ja, ja das finde ich auch. Oder? Ein bisschen. Max, das war jetzt. In der kurzen Zeit, wirklich, man muss ja das ist der Hammer, das ist echt der Hammer. Arbeiten Leute mit 17 Komparsen. 18 Stellenproben und verschieben es dann. Und du schüttelst es aus dem Ärmel. Wir wollen uns mal nichts vormachen. Und das so nur als aus. Anregung. Ja. Ja. Wirklich, Christian. Eigentlich hätte ich es jetzt in der Interpretation, im Vortrag mitschneiden müssen, weil das kriege ich niemals hin. Das wäre auch nicht schlecht gewesen, aber nee. Wahrscheinlich brauche ich noch einen Satz zur Entschuldigung drunter und unbedingt muss ich dann, die werden mich gerne sowieso fragen, sag was zum Künstler, was frag mal den Peter oder Peter sag mal, was ich dazu dann sagen soll. Na dann kauft dir mal ein schönes Buch von ihm. Okay. Also wirklich? Das streue ich dann in die Runde. Bei Fischer. Kauft euch das Buch. Ja, bei Fischer kauft euch, was würdest du empfehlen? Ich ja immer, du hörst es wahrscheinlich ungern, war der Bringer, das Kind, das ich war, echt ein Lieblingsbuch ja, von super, mir. Ja, super, aber wenn er jetzt sagen will, oder auf die Schnelle noch was machen will. Auf die Schnelle was machen will, dann Peter Wawrzynek. Kaffee Komplott holen und da ist ein Abschiedsgedicht eines Selbstmörders drin, der allen nochmal gedenkt, also nochmal sagt, gedacht sei derer, die nicht mehr leben oder die nicht. Hast du halbwegs einen Buchladen in der Nähe? Ja. Wawrzynek. Und das zum Beispiel, das kann Peter Wawrzynek. Kaffee Komplott. Mach eine Aufnahme davon, schick's an Radio Fritz und ich höre es sehr gerne. Genau, machen, ja, genau, okay. Weil du vergessen hast mitzuschneiden, schneid du mal weiter. Ja, da kommt doch diese Zeile, vergiss mal nicht. Also. Und schick das mal her, Kaffee genau. Komplott. Genau. Okay. Ich weiß nicht mehr, auf welcher Seite, aber er ist plötzlich eine lyrische und da wird's richtig romantisch, melancholisch, das versteht frag dich mal im Buchladen nach Peter Wawrzynek durch. Ja, ist kein Problem, habe ich gespeichert. Da kann er sich drauf verlassen, das Tape kriegt ihr. Super. Und nimm nur Bücher, wo irgendwie so ein paar Reime drin sind, ein paar Gedichte, ein paar Lieder. Das mehr an sich drin geht auch. Okay. Christian, das war das Längste. Vielen Dank, ihr habt es echt gerettet. Das wird echt eine super Weihnachtsfest, das merke ich jetzt schon. Christian, vielen Dank für deinen Anruf. Ich setze dich jetzt auf die Warteschleife. Der Kollege Sindelke nimmt deine Adresse auf, dass sich die Dichtung noch rechtzeitig erreicht. Ja. Habt eine gute Zeit zwischen den Jahren. Geht dann morgen mit der Post raus. Ja, euch auch. Okay. Schöne Feier, viel Spaß. Jo. Grüße an die Oma, Scharf. Ciao. Okay, ciao. Den musst du es aber nochmal umbringen, ne? So. Den musst du Oma Scharf um 0:00 Ja, ist ja nicht schlecht, oder? Wir lassen nicht nach so. Christian, oh weia, jetzt, wir müssen weitermachen, Schabi, ja, tut mir irgendwie jetzt total leid. Hallo René, bist du noch da? Ja, ich bin noch dran. Oh Mann, ey, das tut mir echt leid, du hast fast eine Stunde gewartet. aber du merkst, es geht nicht an. Also, ich meine, andererseits kannst du dafür, siehst du aber eben auch, der nimmt sich für jeden Zeit, nimmt jeden ernst und liefert wirklich Sachen ab, die dann für sich stehen. Ja, und die 250, die gar nicht rangekommen sind, die hast du ja nur ernst vergessen. Wir können sagen, wir wollen die Leitung sind ja voll. So, das ist... So, René, also insofern bist du auch, wenn du eine Stunde warten musstest, bist du doch recht privilegiert noch. Ja, super. Super, so, jetzt musst du mal sagen, für wen, was für ein Licht. Also es soll für meinen Freund sein, den ich vor einem Jahr kennengelernt habe. Ja. Und also es ist halt so, dass er nicht sofort mit mir zusammen sein wollte. Er hat sozusagen mich erstmal verweigert, auf eine Beziehung mit mir einzugehen. Und ich musste ihn erst zu seinem Glück zwingen. Ach so, und wie hast du das gemacht? Na, ich war mit Gedichten. Dickköpfig und ich habe mich einfach nicht beirren lassen. Klasse. Ja. Hallo? Ja, wir hören zu, wir hören zu. Okay. Na, wir wollen und, ja auch was ich lernen. Ich würde jetzt gerne ein Gedicht haben, halt, in dem das ja auch vorkommt, aber also weil ich halt sehr stolz darauf bin, dass ich ihn so also so ein Held der... Ich habe das gut gemacht, ja. Held in der Liebesarbeit, gewissermaßen. Ja, genau, aber gleichzeitig soll natürlich auch nicht so ganz offensichtlich sein. Also ich will ihm das ja jetzt nicht so aufdrücken, sondern damit hat er keine Kunden. Ja, das schafft man, wenn sie nicht. Dass es nicht so ganz offensichtlich ist, das, also Subtilität ist irgendwie wirklich... P oder B? Subtil. B, ne? B. Subtil. Wie subtil. Submarinen. Ja, Submarinen. Ja, we all live in a yellow submarine. Genau, sowas. Subtil. Okay. Subtil, aber soll es schon thematisieren, dass du den Liebeskampf gewonnen hast. Genau. Ja. Okay. Naja. Und, also ich dachte erstmal, dass es eigentlich nicht in Reimen sein sollte. Aber jetzt, so in der Zeit, wo ich gewartet habe, gab es so viele schöne Reime, dass ich irgendwie doch davon abgekommen bin. Also du hättest schon gerne Reime. Ja. Naja, vielleicht nicht alles, aber soll auf jeden Fall so eine Handvoll Reime sollte schon dabei sein. Ja, also so schöne Reime, die jetzt natürlich vergessen habe, aber es kam sehr, fand ich echt sehr gut. Und es sollte auf jeden Fall sein Nachname vorkommen. Und zwar ist? Heißt der Riedmaus mit Nachnamen. Und das musst du sagen. Riedmaus, Rieb. Ried, also R-I-E-T-H Ach und so. Dann Maus. Okay. Das ist auch nicht schlecht, oder? Das ist schon sehr, ist ja, eher subtil. Ja, na, da ist dann, wenn der Nachname kommt, ist es nicht mehr so subtil, würde ich mal sagen. Riedmaus. Raus. So. Nee, ja, das ist ja nicht, weil ein schöner Reim, aber der würde ja natürlich der Intention des Dichtes zuwiderlaufen. Peter, noch nachfragen oder willst du jetzt schon gleich losdichten, echt? Ja, ja. Unglaublich, ja, wir müssen jetzt irgendwie, sind noch 50 Minuten. Zwei Leute sind hier schon richtig auf Warteschleife, ja, von ja, denen ja, die Ende schon fast ja eine halbe Stunde wartet. Okay. Erschütternd. Ja, aber ich will dich jetzt hier auch nicht unter Druck setzen. Ich spiele einfach mal wieder meine Musik, ja? Ja. René, du hältst ja noch einen Moment aus. Okay. Okay, bis gleich. Bis gleich. Dann jetzt wieder mal eine schöne Musik. Ihr merkt schon, heute wird jetzt nicht so viel gequatscht, sondern du arbeite mal, du schau mich. Ach so, du bist schon im schöpferischen Prozess begriffen, ich merke schon. Das war jetzt so ein poetischer Nachdenkungsblick. Ansonsten machen wir jetzt hier weniger, ein bisschen weniger Talk, sondern du brauchst einen Einfall. Ja, wir können ja auch ein bisschen drüber resonieren. Stell eine Frage, also wie kann ich dir helfen? Ja, sie hat's gut gemacht, Ring und dann... Riedmaus. Ja, Riedmaus. Naja, aber hell in der Liebesarbeit ist doch schon mal ein schöner Tipp, findest du nicht? Also ja, so die Kranführerin der Liebe bewegt da ihre Betonplatten hin und her und nachher steht das Riedhaus. Naja, okay. Metaphern sind meine Stärke. Gut. Also der jetzt hier, okay. Aber wenn ich jetzt so viel lachen muss, dann kann ich ja gar nicht mehr machen. Aber reimen muss es sich. Ja, jetzt doch. Ja. Also. Ja, ein bisschen reimen wenigstens. Ja, die war von deinen schönen Reimen so beeindruckt. Ja. Die hat gesagt, eigentlich muss es sich nicht reimen, dann hat sie drei Gedichte gehört, in denen Reime vorkamen, dachte, der kann ja so toll reimen, dann will ich auch gereimt haben. Die Latte hängt hoch, Baby. Ja, sozusagen Stab hoch, Sprungsreim. Der Stab hängt hoch und. Ja, ja, hör auf. Okay, also machen die Licht in der raus. Liebesarbeit. Ja, gut, okay, du mach mal. Wer jetzt hier irgendwas loswerden will und jetzt denkt, ah Mann, jetzt Gesprächsweise kommen wir ja nicht zu Wort. Ihr wisst doch, das Band ist der halbautomatische Anrufbeantworter. Ist einmal geschaltet, da kann man da anrufen. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, und hier jetzt nochmal schöne, uralte Zonenmusik, Songs. Das ist ja meine Spezialität, Songs zu spielen, die älter sind als die Hörer. Das gelingt eben beim Berliner Rundfunk oder sonst wo nicht. Hier schaffe ich's aber. Magdeburg, was wird morgen sein? Von 1977. Tausend Fragen frage ich dich heute nicht mehr. Gruppe Magdeburg. Wenn man Magdeburg sagt, ist Magdeburg eine Stadt. Die Gruppe Magdeburg war das mit Was wird morgen sein? So. Oh, du sollst hier mal so eine riesen Riemen machen. Peter. Oh Mann, jetzt guckt er ins Schuldbewusst. Bist du jetzt schon wieder zu Ende oder noch nicht? Nee, ist alles noch nicht okay. So. Ja? Okay. Also Riedmaus geht ganz schwer. René? Ja? Ja? Der schreibt immer und schreibt, ich denke, mein macht aber einen schönen Vierzeiler. Ich muss ja aufhören, weil der hat jetzt hier ein Sendungskonzept und da muss man sich halt irgendwie dran halten. Das ist Nee. Ich war schon irgendwie und ich mache jetzt einfach Punkt, Punkt, Punkt. Also pass auf, ich lese für dich. Heldin der Liebesarbeit. Es ist ein bisschen so, ein bisschen Reim, ein bisschen Gegen und ein bisschen so, ja. Und man könnte auch noch Schärf und Nerv und, das musst du selber dann noch. Okay. Du hast ja auch noch ein paar Tage Zeit, ein paar Stunden, ein paar Minuten. Heldin der Liebesarbeit. Von meinen Stärken, die ich pflege, sollst du nichts bemerken. Ich sag's mal so, du bist der Nerv, ich deine Säge. Ich schnitt dich, mir froh, auf unser beider Niveau. Und dass du zu mir stehst in etwa gleicher Höhe, um uns aneinander zu stärken. Von meinen Schwächen, die ich in mir webe, soll, solange ich für uns beide lebe, die schwächste Schwäche nichts von beiden schnallen, dass von uns zweien ich mich für dich, wir uns für uns gefallen. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist so rührend. Der sitzt dann immer komplett unsicher da. Weil er denkt, jetzt hat er irgendwie 5 Minuten gedichtet, kann ja doch nicht recht taugen und dann taugt's aber doch. Oh, super, vielen Dank. So, du bist der Nerv, ich bin die Säge, ist doch schon mal auch wunderbar, perfekt. Oder? Das ist perfekt. Toll. Das ist toll. Ich bin begeistert. Der schreibt noch heimlich weiter. Der ist unglaublich. Nein, ich muss alles durchstreichen. Peter Wawerzinek. Peter Wawerzinek. So, das Schreiben geht ab. René, du warst klasse. Toll. Das war konkret. Eigentlich handschriftlich? Ja, handschriftlich. So wie das hier gemacht wurde. So. Und wenn du willst, kann Kuttner auch noch, damit man also noch im Grunde, nein, ich will ja nicht. Nein. So ein Autogramm. Und das ist irgendwie richtig, sehr ordentlich geschrieben, aber der Arbeitsprozess ist doch immer noch zu sehen. Oben die Stichworte mit den Notizen, Stichworte in einer anderen Farbe. Ja, in die aller hießen Regel, diesmal oder? Für den Grün. Freund, verweigert, Glück, zwingen. Ich hab's gut gemacht, subtil. Genau. Und nicht dann, gereimt. Genau, und dann, gereimt. Doch gereimt. Und dann eine Zeile noch durchgestrichen, weil die verbessert wurde, aber ansonsten alle sehr kalligrafisch aber, und sehr schöne gesagt, Handschrift. Also, das Wichtigste ist, du bist der Nerv, ich deine Säge, ich schnitt dich mir froh auf unser Niveau. Also das ist schon toll. Also da weiß er nicht, wer jetzt, sich bei wem einkuschelt. Jetzt hat er wieder Oberwasser. Jetzt kam der Beifall, du hast gesagt, das ist toll. Und jetzt hebt er an wie eine Tüte Mücken. Eben noch, ach, ich weiß ja nicht, ob ich es jetzt hier vorlesen soll. So gelungen ist es ja doch nicht. Ja, jo, nee, weil ja, das ist ja auch so, nee, das muss ich auch mal erklären. Da sitzen ja landesweit irgendwie Knuserbacken an den Dingen, die mich persönlich kennen und sagen, das ist eigentlich der härteste. Das ist der, und so, nee, und dann macht er so Weichei-Dinger, das ist ja. So eine Warmduscher-Dichte, oder? Fast unglaublich. Nein, das war jetzt. Es kann ja sein, dass ich damit, René, ich kann ja damit riskieren, dass mich morgen Leute auf eine andere Seite des Bürgersteigs springen und sagen, mit sowas wollen wir nichts mehr grüßen. Zu tun. Nein, ja. Quatsch, oder? Da kann ich dann noch hinterher stottern und sagen, ah, das war doch bloß bei Kuttner, das war doch bloß Fritz, das war doch nur so aus dem Stegreif, das war doch jetzt nicht. Musst du nicht sagen! Und daher kommt diese Schüchternheit. Und außerdem bin ich schüchtern. Daher das muss kommt man die Schüchternheit. Schaffen. Stimmt. Ach, das ist mir noch ja nicht. Über all die Jahre. Wir kennen uns jetzt irgendwie 15 Jahre, aber dass du schüchtern bist. Aber stimmt. Jetzt fällt es mir wie schon. Dann nehmen andere Pillen, um das zu erreichen. So. Glaubt ihr, ich hab das dann am 24. Ja, also ja, wird jetzt sofort eingetütet. Der Grischer nimmt draußen deine Adresse muss ja auch raus alles raus. Und wird morgen raus, früh ist es in der Post. Ja. Also ich denke schon. Eigentlich schon, ne? Ja. Sollte doch. René, vielen Dank für deinen Anruf. Vielen Dank. Ja, Wawerzinek ist auch ganz stolz. Wie gesagt, ich stelle dich jetzt raus. Da musst du deine Adresse sagen und dann geht's morgen früh mit der Post los. Okay. Tschüss. Bis dann, tschüss. So. War da gut. War da gut gewesen. Absolut. Ich meine, wenn jetzt alles ganz schlimm kommt, dann machen wir einfach mal so. Da gehen wir ganz weit in die Tiefe. Irgendwo in die Ebene, nein, bis auf Sibirien nicht. Zu, weißt du musst, und dann stehen wir uns mal nicht. Gegenüber und dann wünsche ich mir mal von dir einen Vierzeiler. Und dann wollen wir mal sehen. Naja, da kommt nichts. Von daher sitze ich auch voller Ehrfurcht und Bewunderung hier. Ja. So. Also ich freue mich, wie du jetzt arbeitest. Genug. Du hast erstmal ein kurzes Päuschen. Ja. Ich spiele mal eine kurze Musik und dann nehmen wir den nächsten Rennen. Hätte ich bei Radio auch wirklich erwartet, dass da auch mal Musik gespielt wird. Da müssen Nachrichten kommen. Okay. Da müssen Sondernachrichten kommen. Aber wir können ja schon mal hier Sarah aus... Hallo Sarah? Ja? Du lebst noch. Ja, ich lebe noch. Wunderbar. Warte mal, ich will mal bloß dem Dirk irgendwie begreiflich machen, dass wir wissen, dass er da ist. Hallo Dirk? Da bin ich. Du lebst nur noch. Na klar. Aber Sarah ist noch vor dir dran, ne? Damit musst du leben. Na, damit kann ich gut leben. Damit kannst du gut leben. Gut, dann zieh ich dich mal gleich runter. Ich muss jetzt auch mal, dafür werdet ihr beide auch Verständnis haben, oder? Eine kurze Musik spielen, dass Wawazinek mal schnell mal inne rochen kann. Also erstmal so eine Pause, oder? Pass auf, das wird ja bestimmt nicht mal mitgeschnitten. Ich hätte es ja gerne selber mal gehört, was man in 3 Stunden für Blödsinn... Diese Zettel gehen raus, ja? Ja. Ich gehe zum Schluss, das müsst ihr auch mal alle wissen, ich gehe zum Schluss aus dem Rundfunk raus, ja? Wir können die alle erste, nochmal unter den Kopierer nehmen. Der erste Rumpelstielchen, der da kommt, ja? Nee, bloß nicht, das ist ja schon weg. Der haut mir mit der Route eins auf den Buckel. Ach, Quatsch! Sagt, sag mal, hast du denn nicht mal wenigstens eine Ablage? Also, gut. Dude, wir spielen jetzt mal... Ich habe auch irgendwie, nennt man das selbstphilosophische Zweifel gepaart mit Dr. Lubogus? Nee, man nennt es Macke. Macke. Macke. Und dann kann ich rauchen gehen. Dirk, du musst einen Moment warten. Mach ich. Und Sarah, du bist gleich dran. Ich spiele kurze Musik. Das ist schön. Ja, und dann, du kannst ja aber, wie gesagt, schon auch noch mal ein bisschen Gedanken machen, worum es dir nicht so Zeit, genau... Ja? Super. Ja. Okay, bis gleich. Bis gleich. So, ach Mensch, jetzt fällt die Musik... Ah, nee, naja, das wird ja nichts. Mit dieser CD wird es nichts. Mit der Musik wird es nichts. Dann mache ich irgendwie eine andere ganz kurze Musik. Hier, genau. Nancy Sinatra, Nancy Sinatra. Was machen wir? Machen wir den Klassiker Bang Bang oder? Ach nee, Bang Bang ist super, ja, aber ich habe ja, gibt auch noch. Naja, dann soll ich Bang Bang machen? Mach Bang Bang. Bang okay. Bang. Also Bang Bang ist ja meine Lieblingsformel, okay. Die ist auch durch R.E.M. oder R.E.M. oder R.E.M. so. Bang, bang, bang, bang, bang, jetzt, bang, bang. Und jetzt nennt sie Sinatra mit Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Don't know why, and till this day sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. So, Nancy Sinatra war das mit dem Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, Bang. Wie Mama Zinek angesungen hat, unser sensibler Dichter. Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, Bang, Bang. Aber der ist jetzt auch sensibel geworden. So, jetzt haben wir hier die Sarah. Ja, hallo. Hallo. Hallo. Okay, so. Na, jetzt mal ran hier. Alle stehen bereit. Ich sitze bereit. Ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Sarah mit A und H hinten? Ja, genau. Mit A, mit was denn sonst? Na, mit H hinten. Ja. Ja, gut. Gibt ja auch ohne H. Hab ich auch mal eine Tochter, die heißt Sarah. Na, den Text kenne ich doch. Gut, weiter? Was weiter? Achso, na, für wen soll denn die Dicht sein? Was für die Dicht soll das denn sein? Hab ich doch schon gesagt, achso, für Steve. Für Steve? Ja, das ist mein Freund. Ah, ja. Und kannst du vielleicht noch so ein bisschen so, sagen wir mal, die Stimmung dazu eben eher irgendwie so was frühlingshaft aufbrechendes, gewissermaßen die Osterglocken brechen durch die Erde zum Beispiel oder knirschend. Ja, irgendwas. Waldspaziergang oder eine schöne, so eine Schleuderrunde auf dem Fernsehturm oder irgendwas. Was frühlingshaftes. Was frühlingshaftes. Sag mal, du lässt dir aber auch ruckzuck ein Kind im Bauch reden. Pass bloß auf, dass du nicht schwanger wirst, wenn wir dann weiter telefonieren. Naja, das schützt ja nicht vor weiteren Kindern, ein Kind. Ist ja nicht so, dass man irgendwie immer hat, man Mumps gehabt und jetzt kriegt man den nie wieder. Man ist allergisch oder immun, sondern nee, sei vorsichtig. Ja, ja. So, für deinen Freund. Ja. Für Steve. Genau. Ja. Dann sag mal wenigstens nur drei Worte, die drinnen vorkommen sollen. Aber drei interessante Worte. Nicht Liebe, Tod, Dings da, sondern... Es soll auf jeden Fall uns beide gehen. Wir sind jetzt 2 Jahre zusammen, haben ein Kind zusammen, vielleicht das auch erwähnen. Ja, was er mag. Kind, da reimt er ja eine Strophe, außer Rind. Ja. Rind. Spind. Labyrinth. Nein. Was Mint. Gutes. Ja. Was Liebes. Blind. Oh. Nein. Nein. Du machst es ja sowieso nicht von da an. Naja. Aber wenn ich impfe den, das sind dann so Sachen, die funktionieren so über das Unterbewusstsein und schwupp schleicht sich das dann doch ein, das Rind. Nein. Das blinde Rind. Mein Kind ist kein Rind. Der Wind, ja, der Wind, das himmlische Rind. Also. Ja, weiß ich nicht, was soll ich denn noch sagen? Ich bin jetzt so vor Lachen. Soll ich noch was sagen, was er mag oder so? Jo. Also er ist ja verschmust, vielleicht sowas irgendwie. Ja, schmuselig, da sind ja... Da hat er ganze Bände mit Kuschellyrik geschrieben. Das ist ja seine Stärke eigentlich. Ja, eigentlich, ja. Oder? Das ist ja gut. Ah, das war jetzt ironisch. Ja. Ja. Machen wir Nachrichten, die sind irgendwie eindeutig. Ach, du, dir reicht's jetzt schon, oder was? Mir? Nee. Wawazinek. Peter, dir reicht's. Echt? Na, ich frag nur. Nee, ich kann das auch nicht glauben. Echt? Ich kann das auch nicht glauben. Aber reicht's ja, reicht's ja nicht. Sarah, mach noch was. Ganz schnell. Na, frag mal. Naja, sag mal. Mensch, du hast jetzt eine halbe Stunde in der Leitung gehabt hier. Was irgendwie zu bedenken gibt, wo er irgendwie doch ein bisschen zu übertreibt. Was? So. Wo er es ein bisschen zu übertreibt. So, wie nennt man das? Übertreibt. Übertreibt, ja, ja, wo er eben ein bisschen. Das kann ja Modelleisenbahn sein oder irgendwie, dass er doch irgendwie Kakteen irgendwie viel zu dolle und so. Nein, ja, das Wasser. Boote. Das Wasser, Boote, da übertreibt das. Er übertreibt nicht, er liebt es. Ach so, aber gibt es irgendwas, wo er was übertreibt? Ja, mit sich selbst, so an seinem Äußeren so vielleicht. Ach so, echt? Ist das so, ja. ein Gockel praktisch? Nein, das nicht. Könnte man so sagen, dass er ein Gockel ist? Nein. So ein Poser, so ein Angeber mit Gel im Haar und so Scheiße? Nein. Nee, so ein ekliger Typ, den keiner leiden mag, sowas? Nein. Nein. Die hat den Fall unter Kontrolle, würde ich sagen. Ja. Na, was ist er denn für einer? Ist er vielleicht nicht ganz sauber? Ein ganz lieber. Ist er vielleicht nicht ganz sauber? Hä? Ist er vielleicht nicht ganz sauber? Nee, nicht ganz sauber. Naja, wie nicht ein sauber? Wie ist denn das, wenn er nicht ein sauber ist? Hä? Hä? Nein, er ist pflegebewusst. Pflegebewusst? Sauber, na sag mal. Naja, doch nicht so nicht ganz sauber. Wieso, wie häufig duscht er denn am Tag? Der geht ja auch auf die Haut. Oh Gott, er cremt sich ja ein. Also nicht ganz sauber. Ein Gedicht für einen Eincremer-Freund. Außerdem soll es ein schönes Gedicht sein. Wieso nicht ganz sauber? Wieso schön? Achso, nein, meinetwegen. Meinetwegen soll ein schönes Gedicht sein. Ein frühlingshaftes, schönes Gedicht. Ja. Du weißt, was du machen sollst, oder was? Ich nehme einfach einen roten Stift. Ja?

turecki, a teraz nie będę, bo nie ma turecki. Kochaj tamy chłopcy, jakieś tak kochali. Tam się chłopcy schodzą, gdzie cują dziewcacka. Capella Sefziba Schabi, wie war denn? Oh, he was gorgeous. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Heute die allweihnachtlich, alljährlich vorweihnachtliche Spezialsendung mit Peter Wawaczynek hier im Studio, der auf eure Anforderungen hin für Menschen, denen ihr gerne ein besonderes Weihnachtsgeschenk machen wolltet, euch ein Gedicht schreibt. Er ist gerade noch dabei für Sarah, die ein Gedicht zu schreiben, die es für Steve haben will, mit dem sie 2 Jahre zusammen ist, ein Kind hat und der irgendwie Wasser liebt und sich durch besondere Reinlichkeit auszeichnet. Peter, wie sieht's aus? Ach, noch ein bisschen. Noch ein bisschen? Ja, nee, gleich. Ich bin jetzt eigentlich im Endspurt. Ja. Ja. Es bleibt alles immer nur so ein Anfang wieder. Das ist so, also ist so die Zeit, ja. So, naja, soll ich schnell noch was spielen? Ja. Nur eine Musik? Ich habe mit der selber jetzt irgendwie so. Ja, mach mal noch eine. Das ich mach mal noch eine Musik, wir oder? Mit der selber noch mal nachgucken. Okay, ich mach noch eine Musik und dann ist es aber fertig. Ja. Okay. Ah! mir auch sehr weh, aber ich muss jetzt irgendwie doch drängeln, weil wir haben noch Dirk in der Leitung. Und nur noch eine Viertelstunde. Aber ist nicht abzubringen, da noch eine Zeile ranzunageln. Peter, Peter, Peter. Okay. So, na, dann müssen wir jetzt hier die wunderbare Musik runterziehen. Holen Sarah ein bisschen hoch. Ja, es bleibt Sarah, also es bleibt trotzdem rätselhaft. Also wie gesagt, wir bleiben trotzdem bei der Struktur. Es kann ja dann auch zu Silvester als Neujahrsgedicht dann irgendwie von dir eine Überarbeitung. Also du nimmst es wieder als Bonbonpapier und wickelst das dann besser ein. Also hoffe ich doch. Also, keine Überschrift, nicht? Das hat alles sehr, sehr, sehr, sehr. Aber es hat zweimal oder dreimal Refrain. Und das ist okay. Okay, mach mal. Von all den maritimen Dingen, die ich bei Steve begriffen habe, es muss dich erst übers Wasser bringen und 13 Winde müssen singen. Reise, Reise, Reis, sonst bleibt dieses Blatt Papier so weiß, wie als ob es sich nie gewaschen hat. Das war das, was ich zuerst stehen hatte, den Refrain. Wie es sich nie gewaschen hat, da wendet dran kein Sturm ein Blatt, kein Möwenschiss den Rettungsring, wenn ich nicht mit den Wettern sink. Reise, Reise, Reis, sonst bleibt dieses Blatt so weiß, wie es sich nie gewaschen hat. Wenn ich all hier die Möwenflügel stürmisch ring, bis sich das Meer gewaschen hat, bleibt da das Boot anstatt du und meine Not und all mein mit den Winden singen. Reise, Reise, Reis, sonst bleibt dieses Blatt Papier so weiß, wie es sich nie gewaschen hat. Denn es muss der Fluss zuerst die Wasser waschen. Danach kann ich dich vernaschen. Schön. Nicht schlecht, oder? Ja, schön. Ja. Aber jetzt nimmt's bloß als Bonbonpapier. Vernaschen ist ja bloß auf Waschen. Jetzt ist er gerade wieder bescheiden, jetzt kommt der Beifall. Und dann kommt nochmal der Reise, Reise, Reis. Also wirklich schön. Reis, danke, sonst schön. Bleibt das so weiß. So super. Reicht jetzt, aber Musik. Sarah, jetzt. Wir müssen jetzt irgendwie ganz ruckzuck, ich setze dich schnell, ja. Schmeiß dich jetzt raus. Ja, okay. Du hast ein schönes Gedicht. Ja. Darf ich nur ganz sehr meinen Schatzi grüßen? Ja, der hört mir nämlich gerade zu. Super, ja, Schatzi. Hoffentlich Steve. Steve, dich, ich nehme an, der steht wahrscheinlich neben dir, oder? Steve, nein. Dich aber klar, über Radio ist noch besser. Okay, Sarah. Okay. Du musst draußen eine Adresse durchsagen. Der Grischa Sedelke nimmt sie auf. Es hat jetzt keinen Sinn mehr, hier anzurufen. Wir sind jetzt, haben jetzt hier den Dirk. Ja. Ja, Dirk. Dirk, echt. Dirk. Tut mir leid, du hast, glaube ich, über eine Stunde gewartet, oder? Ein Thema aus dem Ort, ich sprich, bring mich nicht um. Gut. Und, sieht ja so aus, als ob hier vielleicht doch was Interessantes entstände. Für wen willst du denn jetzt ein Gedicht haben? Ja, das soll für Ilka sein. Wir kennen uns ein Vierteljahr. Ja. Und vorige Woche hat sie denn gemerkt, dass sie doch lieber mit ihrem Ex zusammen ist. Ah. Ja. Und jetzt willst du ihr aber doch ein Gedicht schenken. Ja, weil ich bin dolle verliebt gewesen. Das bin ich jetzt immer noch, aber immer noch so voller Trauer und Schmerz in mir. Ja. Und das soll jetzt so der Grundtenor sein. Also wenn man das hört, soll man hinterher denken, Rammstein machen fröhliche Musik. Also soll schon dolle traurig werden. Oh, oh, oh, oh, wieder eine Herausforderung. Ja. Und so, sie hat so mal ein paar Stichworte, Selbstgedrehte geraucht mit Vanilletabak. Was ja. Ich als Nichtraucher auch sehr angenehm fand. Das roch alles sehr schön. Dann hat sie immer eine riesengroße gelbe Teekanne gehabt. Die war immer in Betrieb, also die war nie leer. Und was ich ganz toll fand, so einen Tag nach dem Rasieren hat sie immer so pieksige Beine gehabt. Also das hat sie auch selber nicht so schön gefunden, aber ich habe da immer so gerne drüber gefasst. Das war schon... Ja. Und vielleicht Nick Cave hört sie auch gerne. Ne was? Nick Cave. Nick Cave, ah ja, Nick Cave hört sie gerne. Naja, Nick Cave hören wir jetzt nicht, aber... Nee, aber so die Richtung. Ja, ja, ist klar. Okay. Wenn das hilft. Peter, meinst du? Ja. Reicht das? Ja, das ist das Letzte. Sagen, also da kann 40, man ja fast gar nicht mehr falsch machen. Werden, ne? Wie bitte? Ich bin 40, das wird dann was Langes, weil ich bin schon alt. Eieiei. Ja. Ei, ei. In Rot. Okay, naja, ich würde eine Musik spielen. Ich würde erstmal das Band vom halbautomatischen Anruf. Peter, du kannst anfangen zu arbeiten? Dirk, du wartest noch einen Moment, oder? Natürlich, habe ich geübt, kann ich okay, gut. Genau, bis gleich. Der kiekt schon wieder so schöpferisch. Uiuiui, das macht mir aber Angst, du. Kann gar nicht hinschauen. So, ich würde erstmal schnell das Band vom halbautomatischen Anrufbeantworter spielen. Ihr wisst ja, das funktioniert, das Spiel ist ganz einfach. Ihr ruft im Grunde, könnt ihr jetzt wahrscheinlich nur 10 Minuten machen, hier an. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam, 731 39, 32. Und dann in der nächsten Sendung ist ein schönes Band zusammengestellt, wo ihr euch selber anhören könnt und was dann auch immer wieder so ein bisschen interessant Zeitgeist zum Ausdruck bringt. Man kann ja alles Mögliche da sagen. Die Anrufe heute werden dann natürlich erst in 3 Wochen zu hören sein, aber welchen Unsinn ihr vorige Woche verzapft habt, könnt ihr euch jetzt hier anhören. Denken heißt vergleichen, sagte wer? A. Metternich, B. Napoleon, C. James Watt oder D. Heinrich Lummer. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Ja, hallo Jürgen Kuttner. Ich möchte doch mal fragen, warum du immer behauptest, dass es Sachsen-Anhalt nicht gibt. Habe ich bis jetzt nicht begriffen. Nach meiner Auffassung sollte man doch vielleicht lieber einmal allen Ernstes darüber diskutieren, ob die Bundesrepublik überhaupt ein richtiger Staat ist. Da könnte man seine Zweifel anmelden, weil wegen der Mitgliedschaft in verschiedenen Organisationen wie NATO, EU und alles Mögliche die Bundesrepublik wesentliche Souveränitätsrechte abgegeben bzw. aufgegeben hat. Piep, piep, piep, piep, piep. Also, lieber Kuttner, ich habe noch was für dich. Ein kleines, aber feines. Es ist ein schreckliches Mittel gegen ungewöhnliche Menschen, sie so tief in sich hinzutreiben, dass ihr wieder herauskommen, jedes Mal ein vulkanischer Ausbruch wird. Tschüss, Cleo. Also ich hätte einen Themenvorschlag für dich, was du mal machen könntest. Du könntest doch eigentlich mal so einen Knacki-Blue Moon, also weißt du, so einen Blue Moon für einen Strafvollzug machen, weil es hört so viele Häftlinge auch zu, weißt du. Und das ist eigentlich mal ein heißes Thema. Und du bist ja eigentlich so bei Fritz, der das mal so ganz dezent anritzen könnte. Da bin ich mal sicher, das wird ein toller Blue Moon, ja. Und das hat ja schon mal auf der Homepage geschrieben. Ja, ansonsten mach weiter so. Als Schimpfwort fällt mir nur noch der Lausebengel und der Rotzjunge ein. Und ja, ansonsten machst du weiter und ich würde mich freuen, wenn du den Kapielski mal wieder aus der Tonne holen könntest und den nochmal spielen könntest. Der Nachrichtensprecher von Kuttner, also der das Fritz-Info macht, der hat eine total sympathische Stimme und ich finde, solche Leute müssten auch mal gewürdigt werden und ich finde das total cool, wie für Nachrichtensprecher überhaupt immer so die Nachrichten so flüssig weglesen können und immer die gleiche Betonung haben und das ist so, ich finde, das ist immer so wunderbar sachlich und wirkt immer, da spielt halt überhaupt keine Emotion mit rein und das finde ich total bewundernswert. Ja, ich hätte noch zwei Schumpfworte. Die wären da Lümmel und Bursche. Ich weiß nicht, ob ihr den braucht. Dappschädel, Dummbappler, Rotzlöffel, Armleuchter und Deihinker. Naja, Armleuchter ist ja schon eher international, aber Deihinker ist sehr speziell. Hallo Kuttner, du hast Raudi vergessen. Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Liebesgedicht. Mineralwasser, Kaminelement, Minenarbeiter, Bleistiftmine, Minengewicht, abdominell, Minestrone. Vitamine, Eminent, Ferminen, nominell, Albumine. Eminenz, Minerva, Etamine, Minette, Carmine, Mineur, Hemine, Amine, Minen, Mine. Zu dem Gedicht muss man sagen, das letzte Wort ist ein Name, ein weiblicher Vorname und dem ist auch das Liebesgedicht gewidmet. All diese Wörter unterschiedlicher Bedeutung haben halt also in die Gemeinsamkeit und das ist halt dieser Name. Und von oben nach unten, also von Strophe zu Strophe, werden die Wörter immer kürzer, bis sich dann halt das Wort Mine ergibt. Und naja, eigentlich ist es für das Radio ungeeignet, das Gedicht. Sollte man sich aufschreiben. Thank you. Mit Roundabout Midnight. Tut mir total leid, Peter, als Ingenieur der Seele und Akkorddichter hier heute tätig sein zu müssen, aber jetzt ist Schluss. Hier ist der Dirk und es ist spannend. Ja, ich bin noch da. Ja. Er hat wieder das ganze Blatt voll gekritzelt. Ich sag ihm immer, machen Vierzeiler, nicht? Ich bin 40. Und der ist immer noch, ja, ja, aber Valentinik ist immer noch abwesend. Der ist immer noch in so einem dichter Rausch abwesend. Das ist alles sehr schön heute. Also wirklich, es wäre sehr schön. Also man hat ja auch so innerlich so rum. Aber so von der Atmosphäre her stimmt's doch, oder? Ja, die Atmosphäre ist ja auch rüber an. Und wie gesagt, auch Dirken muss selber dann noch wieder ran und überarbeiten wahrscheinlich. Ja, tut er jetzt mit, so. Mit Klängen von Laibach im Hintergrund geht das schon. Na los. Ja. Also. Auch wieder ohne Titel und auch versucht mit Reim und auch nicht richtig zu Ende gebracht. Aber es gibt so ganz kleine Momente, Haarfleisch, genesen gewesen, bla bla. Wenn ich still liege in meinem Bett und den Schmerz streng von mir weise, wünsche ich mir, was ich so gerne bei mir hätte, wünsche es still und weise. Mir den Arm und mir ein Bein von der Liebsten, die gewesen, glatt rasiert und glatt gezogen, um an ihrem Fleisch zu genesen. Okay, erste Strophe vorbei. Wenn ich mich dann kurz erhebe und den Mond am Fenster sehe, weiß ich, wofür ich lautlos lebe. Wenn ich quer nachts über Felder gehe, deren stachlig Borsten meine Füße lautlos pieksen, und ich grüße nicht, ich lass gewähren, wie als müsst es so sein, ohne mich bei wem zu beschweren, wünsch ich Haare wie Spargelstangen, um dich für mich zurück zu erlangen. Um dich für mich zurückerlangen, müssen derbe, spitze Spargelstangen, die sich nicht bei mir beschweren, sondern mich in sich gewähren lassen. Ein Bein von dir sein, das will ich noch einmal fassen, wenn ich still bei mir im Bette liege und der Schmerz sich von mir weist, weiß ich auch den Namen, den ich überwiege. Dirk? Das Innere in Worte gefasst. Grandios. Oder? Nee. Dein Zustand, aus deinem Zustand ein Gedicht gemacht. Ja. Also quernachts über Felder geht. Peter Wawerzinek. Danke. Bin beeindruckt. Ja. Kinder? Quernachts über Felder geht. Das ist schon mal okay. Damit ist dieser Gedichte. Geht alle quernachts über Felder. Zu Ende? Ja. Mein Dank, der Dank von Dirk und von 10 oder 12 Leuten, die ihn richtig bekommen haben, gilt Peter Wawerzinek. Wir müssen das Feld räumen. Dirk, ich setze dich sofort schnell, ganz schnell raus, da musst du deine Adresse ansagen, ja? Ja, die kenne ich auswendig. Genau, gut, aber, nee, deine, ach so, ja, genau, okay. Tschüss, Dirk. Tschüss, Männer. Ja, so, er wollte dann auch, glaube ich, nochmal Danke sagen. Peter, war total toll, dass du hier warst. War schön, etwas. Hat Spaß gemacht. Ungewohnt für mich, aber. Du hast gesagt, wieder. Ja, du tapfer auch gedichtet. Tapfer, ja, also ich meine, wir waren besser als im vorigen Jahr, aber das sagt man von der Butter ja auch. Naja, so, Kinder, und ihr könnt auch mal, wenn es draußen regnet, im Buchladen gehen und nach einem Buch von Peter Wawerzinek fragen. Hotel Babylon, Café Komplott, das Kind, das ich war, wie heißen sie alle, die ihr verfügbaren? War jetzt schon nicht schlecht, oder? Und immer auf die Verkäuferin aufpassen, gut, die anfängt zu weinen. Peter Wawerzinek. Ey, ja, tschüss. War schön, dass du da warst. Ja, hat mir auch gefallen. Tschüss, wir machen jetzt. Könnte eigentlich das Jahr wieder vorbei sein, dann würden wir uns wiedersehen. Schluss hier, wir hören uns, nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Nächstes Jahr wieder. Ansonsten, vielleicht machen wir auch mal zwischen. Satte 12 Monate vielleicht machen wir, wenn wir einen guten Anfang, naja, wenn wir eine gute Idee, dann vielleicht machen wir zwischendurch mal eine. Ich werde Songs machen. Okay, genau. Oder du nimmst immer so ein paar Gedichte auf, schickst sie her, werden sie so abgesendet. Auch keine schlechte Idee, oder? Muss man sich dran. Ey, war toll, dass du da warst. Danke. Tschüss. Tschüss. Ihr da draußen, macht schön Quatsch über die Tage. Viel Zeit, wir hören uns in 3 Wochen wieder. Tschüss, tschüss, tschüss, tschüss. But now time runs away and I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me. And if I may hope that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Good night. Muss selbst den Weg mir folgen. Habe ich gehört.